Wir sind endlich 36 Minuten später mal da. Danke Windows, danke Windows. Aber wollen wir dann auch mal schnell reinspringen. Heute mit dabei Mr. Freeze Frame alias Herr Zockerschock Andrew. Der andere Magier Papenburgs, der gleich vielleicht einfrieren wird. Na, noch nicht. Marek und mit mir, dem Chef vom Knackpunkt. Ejo. Ich halte das so wie Schmendrick von hier, Last Unicorn. Zauber, tu, was du willst. Richtig. Webcam, tu, was du willst. Ja, Webcam, tu, was du willst. Das ist eine nette Umschreibung für Plug and Play. Plug and Pray. Plug and Pray. Ja, so ist das häufiger bei fucking Windows. Nun gut, nicht aufregen. Ich hab keine Probleme mit dieser Produktreihe. Oh. Aber ich schlage mein Mikro. Ich höre schon die Microsoft-Dollar bei dir regnen. Oh boy. Ja gut, okay. Wie geht's euch? Ach ja, es ist warm. Ja, das ist es. Gott sei Dank nicht mehr ganz so warm wie vor einigen Tagen, aber hey. Ja gut, aber es drückt trotzdem schwül. Sonne. Muss nicht sein. Bei uns gab es ja wenigstens gerade Regen. Echt? Ja, ich bin nur ein paar Kilometer von dir entfernt und hier nicht. Oh, hier gab es dicke Tropfen. Ich dachte schon, wäre Hagel oder was, doch nicht. Egal, was trinkt ihr denn so, wenn es so warm ist? Wenn es so warm ist, dann hilft ein guter spanischer Rotwein. Ja. Der kühlt ab. Ja, das ist richtig. Ey, es gibt einen Grund, warum die dort getrunken werden. Das ist mir egal. Ich glaube, ich bin eingefroren. Ja. Dann musst du mal mit Wörtern erklären, was du da am Trinken bist. Und wir müssen dir glauben, dass du es... Okay, ja, ich habe hier einen meiner hohen Bierkrüge von Bossmann, in die ich nicht gleich Bossmann reinkippen werde, sondern... Naja. Mann, Boss. 5,0 Original Festivalbier. Aber die, Weizen. Ich habe von denen noch nie das Weizen probiert und vielleicht das schmeckt da ja das billige Weizen. Ist die Dose orange? Ja. War sie das auch schon am Anfang? Nicht. Ja. Okay. Stand sie vor deiner Kamera? Nein, das waren andere technische Probleme. Oh, ja. Dass wir hier wieder aufgetaucht sind, schönes Wunder. Und bei mir gibt es zu trinken die 4. Ein W6. Ja. Mit einer 4. Was ist klein ist, da werde ich wahrscheinlich gleich nachhauen müssen. Beck's Amber Lager. Probieren wir noch mal, ob das was kann. Prost! Salute! Prüsterchen. Ich dachte, du würdest jetzt auch aus der Flasche. Nein, ich trinke jetzt nicht aus der Flasche. Wir sind hier, um über ein paar Themen zu reden. Was? Themen? Also, ich muss ja ehrlich sagen, ohne jetzt Product Placement machen zu wollen, aber ich meine, so billig wie das Kram ist, es ist das einzige Billige, was ich genießbar finde. I disagree, Your Excellency. Also, genießbar vielleicht nicht. Also auch da. In der Ursprungsdefinition. Ich bin eher für trinkbar. Weiß ich nicht. Ich, I disagree. Ich finde auch das Original, also die schwarze Dose, finde ich jetzt. Ich meine, auf dem Festival ist es ja mir egal, was man säuft. Deswegen ja, nennt man das ja auch so schön. Ich fand das aber nie so schrecklich, wie alle das sagen. Also ich konnte davon mehr trinken als zum Beispiel Flens. Die Sache ist, es ist so lange her, dass ich mal einen 5-0er getrunken habe. Ich bin eigentlich froh darum, dass ich diese Geschmacksnote vergessen habe. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere, dass ich tatsächlich dankbar dafür bin, dass ich nicht mehr weiß, Geschmack liegt ja, Geschmack liegt ja im Gaumen des Schmeckenden. Mhm. Das ist richtig. Von daher, ich find's nicht so gruselig. Ja, gut. Ich habe das Orange auch noch nicht probiert. Eben sein. Wie sieht's denn bei euch thementechnisch aus? Ich habe hier und da was rausgezogen. Mehr oder minder kleine paar Tech-News und ein paar Nonsense-News. Okay, ich hab meine Themen aufgestockt. Von 2 auf 3. Oh. Damn. Ich habe 4, aber 2, die wahrscheinlich keinen außer mich interessieren. Also Donald Trump. Nee, von dem habe ich nicht viel mitbekommen, außer dass Hillary Clinton irgendwie dem getweetet hat, lösch deinen Account. Was so, wenn die mal endlich zu dem Arsch einfach die bossy Bitch wird, das wäre die perfekte Chance, um einfach, die wird dann Präsident. Das ist richtig. Das wäre super. Oh, wenn die dann auch bossy Bitch zu verdammt nochmal Putin wäre oder so. Naja, irgendwie hat halt nur ein Kandidat verstanden, dass diese ganze Präsidentschaftskandidatur nichts weiter als eine große Reality-TV-Show ist. Ja. Ja, aber wir haben ja noch das Finale. Die Amerikaner lieben ihre Reality-TV-Shows und ja, Trump hat den Bogen voll raus, was in die Richtung angeht. Das ist richtig. Oh, sein Vizepräsident wird Honey Boo Boo. Dann gewinnt er. Wie schön. Oh ja. Damit wird der Welt garantiert was Gutes getan. Ja, definitiv, wenn man die USA als die Welt betrachtet. Naja, möchtest du in Honey es könnte USA weiter Atombomben haben? Ich möchte so einiges nicht. Das steht sehr weit unten auf der Liste. Aber kommen wir dann zu Themen, weil ich habe hier was Interessantes für mich bekommen. Ja. Wir alle spielen ja Minecraft, oder? Tatsächlich nicht, mittlerweile hin und wieder. Nicht mehr so aktiv wie früher, aber naja. Ich habe jetzt so langsam wieder so reingefunden, habe jetzt auch wieder so Map und ich bin so einer, ich mag wirklich. Oh, da ist das Bier. Also ich mag wirklich. Oh, da ist das Bier. Ja, so groß. Das ist eine optische Täuschung, der die Kamera eingestellt. Es ist nicht das drin, was da drauf steht, aber es ist einer meiner schönen Bierkrüge. Ich würde jetzt gerne das Bild bei Marek einfach bloß platt drücken, dass das wie ein normaler Bierkrug aussieht und dann sehen, wie Marek dabei aussieht. Oh Gott, Schwerkraft, ich sitze auf Jupiter. Aber, also ich mag ja immer Schneegelände und so, ja? Das einzige Problem dort ist, dass irgendwie im Schneegelände ja keine Dörfer auftauchen, also muss man da selber was machen. Dann wir hatten überlegt, vielleicht doch dann noch ein paar Videos oder Let's Plays oder sonst was zu machen, wenn wir so Bock drauf haben. Und dann so Sven so, der mag wirklich Wüsten gerne mit dem Kram dort und Aussehen und allem. Ja? Und dann gibt es jetzt einen neuen Patch, das Frostburn Update, was ein paar schöne Sachen für den Winter kriegt und ein paar doofe Sachen für die Wüste. Winter? Ein paar doofe Sachen. Ja, stell dir vor, in der Wüste tauchen jetzt irgendwie stärkere Sonderzombies auf. Und noch gefährlicher, ist doch doof. Im Eisgebiet tauchen jetzt Eisbären und Baby-Eisbären auf. Oh. Sweet. Ja, dann kann man die Coca-Cola-Werbung nachstellen. Ich will ihre Pelze sammeln. Ich weiß nicht, was ich daraus bauen kann, aber ich brauche ihre Pelze. Und eine Sache, die auch noch klingt, als ob die richtig, richtig toll nützlich sein werde, Auto-Jump-Option. Okay. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich hoffe, dass das sowas ähnliches ist, wie das die Pferde ja machen. Dass die über einen Glockenhöhe dann ja automatisch laufen. Ah. Dass du halt, du möchtest auf ein Hindernis zulaufen, dann hüpfst du halt automatisch, um da drüber zu kommen. Das würde, sofort würde ich keine verdammten Treppen mehr brauchen. Ja, das ist richtig. Naja, Treppen haben ja auch wenigstens irgendwie was Ästhetisches. Ja, aber... Ja, das stimmt, es kommt drauf an, wenn du detailverliebt baust, dann sind Treppen schon sehr geil auf jeden Fall, aber ansonsten... wenig nutzbringend, meiner Meinung nach. Zumindest in dem Spiel. Du kannst über die Blöcke halt hüpfen. Das ist, also, ob ich jetzt die Leertaste drücke oder ob ich einfach gerade laufe. Also, mich stört das nicht. Überhaupt nicht. Ja, aber du möchtest ja nicht irgendwie 400 Blöcke dann immer bloß hoch, hoch, hoch, hoch, hoch die Leertaste jedes Mal drücken müssen, wenn du vom Nether dich scheinbar bloß schräg hochlaufen musst. Ja, das ist richtig. Ich würde einen Aufzug bauen. Ja, hat man nicht immer die Gelegenheit? Natürlich, du musst nur die Zeit mitbringen. Also jemand, der keine Zeit hat, in Minecraft im Nether der sollte das Aufzug Spiel vielleicht nicht spielen. Richtig, genau. Der sollte das Spiel einfach nicht spielen. Absoluter Zeitkiller. Aber ich mag's mittlerweile. Es gab eine Zeit, da konnte ich mit dem Spiel echt einfach gar nichts anfangen, weil es zu zeitintensiv war. Und mittlerweile kann ich echt behaupten, das Spiel hat mich nicht gefangen, aber macht Spaß, unterhält mich und ich experimentiere da gerne rum und mach und tu und ja, macht Spaß. Auf jeden Fall kann ich unterschreiben. Wir anderen sind Sicht. Auch Seite Alpha. Du spielst das Seite Alpha? Okay. Ich auch. So ganz früh, da hast du so gehört, oh, das ist eigentlich cool mit Bauen und so. Und halt warte, du zahlst bloß einen Zehner und für immer hast du das Spiel und für alle Updates, die da kommen sollen und dann kriegst du auch noch, dass du craften kannst und so ein Shit. Klingt cool. Und das sind wirklich an Spielstunden pro Geld die beste Investition. Ist wahrscheinlich das beste bestinvestierteste Spiel, was wir haben. Ne? Mit dem Preis. Na, mittlerweile ist es irgendwie das 20, Schlimmste oder? Ist. Wie bitte? Mittlerweile kostet es 20, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann bin sein. Ja PlayStation, 20 oder 15. Also Konsolenzocker und ich habe jetzt noch nicht mal im Kopf, was die PlayStation 4 Edition kostet. Ich glaube, die ist kostenlos. What? Nee, warte. Xbox vielleicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, für die PlayStation, diese PlayStation 4 Version, die ist halt abgespeckt. Ja, aber es ist immer noch Microsoft und die würde doch nicht auf der PlayStation was verschenken. Keine Ahnung. Also Dings, die PS4 Version war, glaube ich, noch vor der Zeit, bevor Microsoft Mojang das Spiel abgekauft hatte. Meine schon. Naja, was interessant wäre, vielleicht noch, es ist ja auch diese Windows 10 Version in Arbeit, die ja eigentlich auf der Pocket Edition aufbaut. Mhm. Und da haben sie auch letztens ein Update rausgebracht, was wieder ganz, ganz, ganz viele von den bekannten und ja, meist benutzten Sachen von dem Hauptgame dann auch überportiert haben. Und das Interessante ist ja, soweit ich mich nicht irre, die Windows 10 Version ist auch nicht unter Java, sondern ich meine in C-Sharp war das gewesen. Ich weiß nicht, aber also das wäre ja die Absicht wahrscheinlich, weil Java ist ja leider nicht unbedingt das beste System dafür, oder? Ja. Wenn du mich fragst, der Unterschied zwischen den Sprachen von den Sprachen her fällt mir nicht besonders groß auf. Ich entwickle in C-Sharp und habe früher in Java entwickelt und im Grunde ist beides eine Hochsprache, die nicht so toll auf der Hardware drauf sitzt, wie man es gerne hätte. Okay, also haben die einfach bloß eine doofe andere Option gewählt anstelle, wir machen eine richtige. Okay, immer noch besser als, ja, wir machen es jetzt in die Unreal Engine rein. Ja, komm, die Idee ist ja, dass Minecraft auf mehr als nur dem PC bloß läuft. Ergo, damals hatten sie es ja für die PlayStation 3 und für die Xbox und so weiter ja kompatibel gemacht. Das kriegst du mit Java da nicht hin. Dann nimmt Origin. Ja. Origin ist keine Programmiersprache. Richtig. Ja, okay, es ist eine Engine, aber die nutzt. Aber wo wir gerade bei Spiele sind, da passt eins meiner Themen ganz gut zu. Raus. Und zwar habe ich mir angeguckt, den WoW-Film. Oh, du tatsächlich. Auch. Und ich nicht. Ich möchte gar nicht großartig über die Handlung des Films sprechen, denn hey, wir kennen IMDb, wir werden es in Zukunft sowieso tun. Und, nein. Doch, werden wir, definitiv, auf jeden Fall. Nein. Glaub mir, doch, werden wir. Da glaube ich felsenfest dran. Aber nicht, weil ich glaube, dass der Film gut war. Und ich wollte über diesen Film eine Einleitung schaffen, und zwar, ja, Computerspiele-Verfilmungen fällt da vom Thema her mit rein, aber wohin geht die Entwicklung und die Erwartungshaltung, wenn es um Filme geht? Egal, ob jetzt Videospielverfilmung oder Filme, denn ich habe mir den Film angeguckt und ich konnte, bevor ich mir den Film angesehen habe, nicht verstehen, warum der in den USA einfach nicht eingeschlagen ist. Überall anders auf der Welt boomt der Film und nur in den USA nicht. Hm. Und da bin ich ein bisschen hellhörig geworden und dachte, na gut, guckst du dir an. Und dann habe ich ihn mir angeguckt und jetzt verstehe ich nicht mehr, warum er überall auf der Welt boomt und nur in Amerika nicht. Das ist wirklich, ich habe mir den Film Marek angeguckt. Eben. Die Sache ist einfach dieses, das Größte, das Wichtigste, die zählen irgendwie noch China. China hat's gefallen, also war's gut, aber China, da hast du auch meine, viele Gamer, all die Goldfarmer. Ja. Richtig, ist aber die Sache ist die, ich meine, er bringt viele Details aus der Spielewelt, definitiv, dieser Film, ja. Er bringt viele tolle Sachen, man erkennt Rüstungen, man erkennt. Ja, aber die sehen lächerlich wieder aus im Real Life. Aber es, ja, das. Oh, ich hab dieses Scheiße, das Top-Fell ein bisschen. Das interessiert mich noch nicht mal so sehr, aber die Sache ist, der Film erzählt eine Story, die seit, ich sag mal so, nach den ersten 15 Minuten wusste ich, wer der Böse ist und wie der Film enden wird. Und das hat mir megamäßig missfallen. Die restlichen 2 Stunden des Films waren eine Qual. Ich sehe mehr das Problem damit, es ist ja eigentlich, du kannst es vergleichen mit einem generischen Fantasy-Flick oder so, ja? Aber die normalen Filme in so etwas und ein schönes Freeze-Frame von Marek, die normalen Filme dieses Gebiets machen sich viel mehr Mühe, die Welt zu erklären und was da passiert ist. Und die haben zu viel angenommen, dass du das einfach für normal Scheiße findest. Ja, ich schalte da ab. Ja. Du kannst da nicht hinsehen. Aber Christian, du hast da meiner Meinung nach vollkommen recht irgendwo. Also, Vergleich ist gar nicht mal so schlecht, aber die Die Sache ist, die, ich finde die Erzählweise des Films auch absolut ungewöhnlich und auf eine sehr schlechte Art ungewöhnlich. Ich finde, er holpert, er hat. Wir hatten uns letztens, als wir uns über Indiana Jones in der Filmbesprechung unterhalten hatten, hatten wir gesagt, ja, jeder Film hat irgendwo Logiklücken und Logiksprünge und kleinere Fehler, die man allerdings, ich sag mal, fürs Wohl des Filmes, wenn er dich unterhält und wenn der Film funktioniert, absolut, da kannst du drauf verzichten. Da musst du nicht drauf achten. Aber in dem Film war es echt so, wo ich mir dachte, wow, echt? Serious? Das ganze Ding. Dann haben die noch ein bisschen Problem gehabt, das CGI. Das sah einfach richtig fake aus in manchen Gebieten. Und das hat dich rausgerissen. Und ich bin der Ansicht, entweder komplett CGI oder ja, Orks eben. Mit Kostümen hätte dem Film besser getan. Ich glaube, die allerbeste Wahl wäre komplett CGI gewesen. Mhm. Weil dann hätte man auch ruhig bei den Menschen auf ein Design, was mehr an den Spielen angelehnt ist, entspricht. Und dann hätte den Fans, glaube ich, noch mehr gefallen. Glaube ich fand auch, da, weil in den Spielen hatten sie auch, da haben sie auch Arme und genau. Hände, die sind einfach viel größer proportional betrachtet und viel breitere Beine. Und, ja. Mhm. Ich fand, also, als ich damals das erste Mal Warcraft 3 gespielt habe, war mein erster Gedanke bei den Zwischensequenzen gewesen, Alter, sieht das geil aus. Warum machen die daraus nicht mal einen Film? Richtig. Ne? Diese Comic-Grafik war einfach super. Ja, und ich meine, heutzutage sollte das wahrscheinlich nicht die Herausforderung sein, wie das damals da gewesen wäre. Ich meine, der erste wirklich große CGI-Film, den ich kenne, wäre, meine ich, Final Fantasy gewesen. Der erste also CGI-Final Fantasy im Kino. Der Film mit 170 Fehlern. Ja. der Film sah ja dann damals auch schon ziemlich okay aus für CGI. Ich fand den sehr hübsch. Scheiß. Ja, tat's. Ne? Wie viel einzelne Haare hatte die Hauptdarstellerin? Irgendwie eine Million? Das war ja einer dieser nicht das CGI. Ausschlagpunkte. Ja, das eben. Ja gut, aber es geht sich jetzt um den Vergleich des CGI. Ja, also, guck dir da das CGI an ich, und ich finde, wir haben es ja Anfang 2000. Ich glaube, ich vermute zumindest, dass wir es mittlerweile einfacher haben, in der Filmbranche CGI-Filme zu machen. Ja. Mit der Technik, die wir heute alles haben. Sich zum Beispiel Episode 1 bis 3 an von... Ja. Ne? Ich muss gar keinen Titel nennen. Ich denke, ein kleines Problem ist dadurch, dass du, weil die Filmindustrie denkt sich, okay, warte, nein, du musst einen Star haben, damit der Film sich verkauft, wenn es was Neues ist. Und dann musst du ja... Gut, aber wer ist da der Star? Den Star erkennbar haben. Keine Ahnung, ich habe doch die... Ja, genau das, aber wer ist der Star? Also, als allgemeiner Punkt, warum die meisten in den Filmen. Da, das ist echt so seltsam. Ich glaube, der menschliche Protagonist, ich meine den aus Smokin' Aces zu kennen. Ist er nicht verdammt viel aus Game of Thrones wieder? Weil irgendwie alle aus Game of Thrones sind irgendwie in alle Filme reingestopft worden. Ich habe den jetzt nicht gesehen, deswegen wüsste ich das jetzt nicht. Ich habe keinen Plan, ich weiß es echt nicht, aber... Ich gucke auch Game of Thrones nicht. Der also ich habe auch nicht vor Warcraft gesehen. Der Film kann nur gerettet werden mit einem Guardians of the Galaxy Crossover. What the fuck, no. Aber. Wenn du Frauen ja, wenn die Pop Bemalung hat. Ne? Ich finde, der Film kann nur gerettet werden, wenn währenddessen alles da kaputt geht und wir dann komplett vergessen, dass es den gab. Den Warcraft-Film. Aber worauf ich hinaus wollte, war halt diese, welche Erwartungen setzt man denn an Hollywood, wenn es um Filme geht? Welche Erwartungen? Jetzt mal ohne Scheiß, ich habe den WoW-Film gesehen und ich habe direkt Schiss vor dem Assassin's Creed-Film Ende des Jahres. Ich habe direkt Schiss. Ich habe direkt Schiss bekommen. Das ist also Assassin's Creed ist eine Spielereihe, die ich sehr liebe. Ja, ohne Scheiß, guck dir die letzten Michael Fassbender-Filme an. Mann. Die sind okay. Hast du dir mal die Geschichte der Videospielumsetzung angesehen? Alter, du musst mir nichts über Super Mario Brothers erzählen. Ich finde, Super Mario Brothers ist absolut skurril. Den sollte man einmal gesehen haben. Ich hab ihn gesehen. Ich glaube, dreimal. Als Kind fand ich den toll. Und dann irgendwann hast du gemerkt, wie Filme funktionieren. Und dann hast du ganz schnell gemerkt, oh my fucking goodness. Hey, du wusstest daher den Namen von Mario. Der Film ist fürchterlich anders als das, was man erwartet. Das ist auch gerade das Coole daran. Du guckst dir das an und du verstehst... Ja gut, aber Yoshi ist ein Mini-T-Rex. Das Problem ist, es ist ein Gritty-Reboot. Das ist genau das, und was Bowser man ist was Dennis nicht Hopper? Erwartest. Dennis Hopper? Jetzt mal ohne Schmarrn. Dennis Hopper? Der war cool in Waterworld. Der war cool in Speed. Komm. Aber als Bowser... Warte, Waterworld gibt's als positives Beispiel. Das ist... Ja, da war... Also für den Film, für das Setting, war Dennis Hopper ein sehr cooler Bösewicht. Oi. Naja. Aber ich finde... Es gibt deutlich schlimmere Videospielverfilmungen als den. Es gibt Filme, die sind einfach nur grottenschlecht, wie alle Uwe Boll-Filme. Und es gibt Uwe Boll. Und es gibt sowas Skurriles wie Super Mario. Aber was machen wir jetzt mit WoW, ne? WoW, deswegen, es gibt sehr viel schlechtere Filme als WoW, das stimmt, richtig. Aber wir hatten ja eben als Thema, beziehungsweise hatten ja eben erwähnt, mittlerweile sollte es eigentlich laufen und man sollte raffen, wie man Videospiele verfilmt, weil es auch gute Videospielverfilmungen gibt. Welche? Mir fällt gerade keine ein. Ja. Aber ich sehe gerade die Liste Videogame-Movies. Ja? Neuester? Warcraft. Ja, die ist gerade an uns vorbeigerauscht, die Liste. Ja. Ja, also, was haben wir sonst? Lara Croft. Nicht wirklich toll. Resident Evil. Der erste war noch einigermaßen okay. Ja, aber nicht wirklich toll. Die Street Fighter. Das Formular bei diesen ganzen Dingern ist es ja immer, wir nehmen uns einfach bloß das Setting und machen da einen komplett anderen Scheiß rein, den die Leute, die die Videospiele nicht kennen, eigentlich total nicht cool finden. Street Fighter mit Jean-Claude Van Damme als geil. Der andere Street Fighter mit Legend of Chun-Li war gar nicht mal so gut. Ja, der zweite war noch sehr viel wichtiger. Blood Rain. Prince of Persia. Ew. Prince of Persia. Ja, Mortal Kombat ist, glaube ich, der letzte. Was war? Ja, gut. Es ist nicht geschlagen. Es gibt keine Videospielverfilmung. Aber man kann es besser machen. Definitiv. Warum tut man das nicht? Es gibt Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Fans von WoW. Die Leute, die mit Warcraft 1 angefangen haben, über Warcraft 2, über Warcraft 3 und Frozen Throne und World of Warcraft und dieses ganze Ding ist riesig geworden und überhaupt. Und dann kommt ein WoW-Film und alle so, fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah. Und dann also eigentlich müsste man ja auf eine Sache Acht geben, es ist ja kein WoW-Film, es ist The Warcraft-Film. Weil WoW schert sich ja nicht mehr um das, was die ersten beiden und ein bisschen was vom dritten und die ersten beiden Spiele sind ja schon fast nicht mehr ausschlaggebend. Die Möhrenkampagnen, weil wir gehen in die Zeit wieder zurück. Also es gab ja diese Zeitreisengeschichten, okay, aber ansonsten haben die ja sich komplett davon abgehoben. Und dann kommt dieser Film, der diese schöne erste super simple Geschichte wieder aufzieht. Super simple Dimensionen-Reisengeschichte. Ja, aber das ist die Geschichte. Mehr ist das nicht. Die machen Dimensionshopping und prügeln sich mit den Menschen. Fertig. Das ist im Gegensatz zu dem ganzen Rest, was in diesem Universum auftaucht, mit Kel'Thuzad hinterher und den Chaos-Agenten und überhaupt und leck mich fett, ist das sehr, sehr simpel. Und wir haben diesen Stein und wir machen sonst was und Vision und... Warum? Was ist das für ein Vieh mit den Federn und warum reiten die da so? Ja, der Greif. Warum kann ein Wolf erpresst werden, nicht sein Herrchen umbringen zu wollen? Weil er domestiziert worden ist. Ja, genau. Das müsste schon Warcraft... Es ist Warcraft. Frag mich nicht. Ja. Es hat mir aber auch nicht gefallen in dem Film. Es ist so dieses, ja, was liegt dir an deinem Herrchen? Und dann so dieses... Schade, hat einen guten Mantel gemacht. Tatsache ist ja, dass der Film wahrscheinlich erstmal im Moment die Top 1 von Videospielverfilmungen besitzen wird, ohne dass wir ihn toll finden. Ja. Gut ist, ich muss ihn mir nicht angucken, wenn wir jemals darüber reden sollten. Warte, warum zum Teufel ist Scott Pilgrim versus The World als Videospielverfilmung? Weil es eine Videospielverfilmung ist. Nein. Es ist eine Comicverfilmung. Die Reihenfolge ist wichtig. Keiner mag Klugscheißer. Keiner. Ich weiß gar nicht, ob wir Zuschauer haben. Wenn ja, dann schreibt bitte in den Chat. Marek, du verkackter Klugscheißer. Ja, mein Chat, wo ist der? Ja, ich freu mich über jede Art von Einsendung. Vielen Dank. Ich mich auch. Kommt zum Knackpunkt. Ja, und Gronkh zum Knackpunkt, wenn du mich hörst. Ich meine, wir können uns ja ewig noch die Molle darüber zerreißen, es ändert nichts dran. Es geht abzuwarten, zu gucken, was für Auswirkungen dieser Film dann auf nachfolgende Verfilmungen haben wird. Hoffentlich nicht viel, aber mein Problem ist, was ich aus meiner Welt, es war absolut klar, dass das viel Geld macht, weil das ist genau wie Batman vs. Superman. Wir alle wissen, dass das kein guter Film war, aber es ist ein Batman vs. Superman Film. Natürlich würde der sein Geld zurückmachen und nochmal mehr drauf. Ja, das ist eigentlich zum Kotzen. Aber das ist so ist Hollywood halt. Das ist richtig. Wie war nochmal mein YouTube-Passwort? Schlimmer ist was witzig. Ach ist, ja, kleine dicke Tittenmaus 1, 2, 3. Zack Snyder hatte doch Sucker Punch auch gemacht, oder? Wer? Zack Snyder? Hatte der nicht auch Sucker Punch? Wüsste ich jetzt weil nicht. Ich, also keine Ahnung, ich bin nicht so drin. Ich hatte nur einen netten Kommentar gehört, weil das war ja der Regisseur, der jetzt auch Batman vs. Superman gemacht hat. Und das scheinbar in fast allen seinen Filmen ist so dieses so gute Verkäufe am ersten Wochenende und dann ein riesiger Absturz, weil Leute gehört haben, wie der Film eigentlich ist. Ja. Weil genauso mit Sucker Punch. Habt ihr den gesehen? Nee. Von den Trailern sah es beeindruckend aus. Ah doch, warte. Sucker Punch, doch, den habe ich gesehen, tatsächlich, ja. Der war von den Trailern sieht er doch geil aus. Kämpft mit Robern im Zweiten Weltkrieg und dann sonst noch was, Mechamädel. Super. Alles klar. Hey, jemand hat in den Chat geschrieben, Klugschitter Murica. Murica. Mhm. Murica. Ist was, Sven. Yeah. Ist was, Sven. Ja, wer sonst? Das Witzige ist, Warcraft war aber auch eins meiner Themen. Das heißt, echt? Von Murica was hören. Apropos Mäuler zerreißen, um nochmal darauf zurückzukommen. Mhm. Was ich Ulkiges gelesen habe, ist, worüber sich aktuell viele Eltern Sorgen machen. Ich meine, worüber man sich früher Sorgen gemacht hat, ist, dass die Kinder wegen des Internets total vor die Hunde gehen. Jetzt machen Leute sich Sorgen, dass die Kinder wegen Amazon Echo vor die Hunde gehen. Amazon Echo? Erleuchte das mich bitte. Amazon Echo, kleines so kleines zylindrisches Gerät, was man irgendwo im Raum aufstellen kann. Es ist eine, es ist Siri, es ist Cortana, es ist halt eine AI, mit der du reden kannst, du Fragen stellen kannst, etc. von Amazon. Alexa nennt die sich. Das Gerät ist das Amazon Echo. Mhm. So. Und worüber sich Eltern jetzt Sorgen machen, ist, dass die Kinder komplett dazu konditioniert werden, unhöflich zu sein, weil Alexa lässt sich alles gefallen. Alexa brauchst du nicht zu bedanken oder brauchst du nicht zu bitten, sondern Alexa macht so und so, Alexa macht das und das. Und jetzt haben tatsächlich Eltern sich Sorgen gemacht, dass ihre Kinder dadurch halt langsam zu unhöflichen, noch unhöflicheren Belgern verkommen. Haben die das Internet gesehen? Alexa, lassen Mami und Daddy sich scheiden. Ja. Die Problematik ist ja, es ist ja eine AI und eine AI ist es scheißegal, wie du mit der sprichst. Im schlimmsten Fall sagt sie, ich habe dich nicht verstanden. Und Alexa reagiert halt auf Befehl. Sprich, wenn du mit kleinen Kindern direkt damit interagierst und so weiter und die sich daran gewöhnen, dass alles nach ihrer Nase dann beantwortet wird oder so oder reagiert wird, dass anscheinend dann die Kinder halt verkommen. Okay, ich höre aus der Redaktion gerade folgenden Kommentar. Robosklaven und der Aufstand der Maschinen. Ja. Ich muss an was erinnern, weil wo gesagt wurde, dass wenn du Antworten zu höflich schreibst oder so, dass dann Menschen das absolut hassen, weil die denken, sich verarscht fühlen. Also das sollte die Gegenreaktion sein. Wenn du voll unhöflich bist zu deiner Maschine, soll die so voll nett, oh ja, danke, das ist so lieb von dir. Ja, aber das kapieren Kinder ja nicht. Wer weiß, vielleicht kriegen die das unterbewusst doch nicht. Weil stell dir vor, du bist fies zu einem und dann ist er doch richtig nett zu dir, dann irgendwie... Und selbst wenn du unhöflich bist zu den Maschinen, ist doch gut, damit du nicht an die gebunden bist. Im Grunde müsste man nichts weiter als die AI umschreiben, dass sie eventuell halt auf Bitte und Danke noch zusätzlich reagiert oder so halt, weil damit es wenigstens eine Reaktion davon gibt. Ich meine, wenn Kinder dich irgendwas fragen und sie dich dann darum bitten, ist das eine Sache und wenn sie dann Danke sagen, ist das eine Sache, aber bei dem Ding müssen sie es ja nicht. Das Ding beantwortet ihnen alle Fragen oder versucht es das zumindest oder macht alles, was sie wollen, quasi hier, ja, ich hier Skype mit dem und dem da, was auch immer. Das kann das Ding. Dann, ne, das macht's einfach auf Kommando. Anonymous, ich möchte euch übrigens gerade auf den, ja genau, Anonymous tut was. Ich möchte euch up to date halten. Wir sind live im Knackpunkt und ich kann live im Knackpunkt verkünden. Alle anderen sind Fotzen. Nein, das kam aus der Redaktion. Wir haben jetzt diese Redaktion. Einen Abonnenten mehr. Oh. Dankeschön. Halleluja. Ja, aber das auf war dich, eine des. Lieber Abonnent, auf dich. Das war eine der skurrilen Sachen, die ich letztens mal gehört habe. Ich finde das mit den AIs und so weiter eigentlich ganz interessant. Ich finde es immer schade, was Menschen daraus machen. Also das ist ja nicht wirklich AI, es ist ja bloß eher Personal Assistant oder so. Ja, es ist ein Personal Assistant. Richtig, ja. Genau, so wie Siri oder Cortana halt und so. Aber also Spracherkennung und so. Die Sache ist, ich finde, ja, das ist schon relativ weit fortgeschritten. Ne? Also ich experimentiere jetzt ja auch mit Apple-Produkten herum und muss sagen, ich bin beeindruckt, was dieser Assistent tatsächlich alles versteht, was er möglich macht. Es kann dir viele Dinge tatsächlich etwas vereinfachen. Ich tendiere aber auch dazu, wenn das Gerät nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, und dieser Assistent nicht das tut, was er tun soll, dass ich ihn beleidige. Das Schöne ist, Siri lässt sich nicht beleidigen. Siri, lösch alle meine Dateien! Nein, aber es sind so Sachen wie, keine Ahnung, darf ich's mal demonstrieren? Ja, wir Moment. Warten gespannt. Siri, du bist ein Penner. Müsste jetzt gleich irgendwann eine Antwort kommen. Nein, danke, ich habe schon. Ich mag diese willkürlichen Kategorien nicht. Aber da hat der Entwickler halt mitgedacht. Ne? Ja, richtig, da hat er wirklich mitgedacht. Und das finde ich toll. Das ist so wie, wenn du dich bei Siri bedankst, sagt Siri auch bitte. Wenn du sagst, bitte Siri, dann sagt Siri auch danke. Das sind so Kleinigkeiten, die diesen Kontakt mit diesem Assistenten einfach sehr erfreulich machen können zwischendurch. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie weit andere Assistenten sind, aber ich kann irgendwo verstehen, dass Eltern besorgt sind, dass dieses sorglose Produkt von Amazon, wenn es tatsächlich so sorglos sein soll, Kinder irgendwie, ja, was soll ich sagen, so manierentechnisch noch mal ein bisschen, richtig, noch mal quasi weiter vernachlässigt werden. Wobei ich sagen muss, hey, Eltern, die jetzt keine Angst davor hatten, haben Kinder losgelassen, die heutzutage durch die Gegend laufen, Autospiegel wegtreten und, keine Ahnung, der Polizei in die Fresse pissen. Ja. Ich denke, Manieren sind daran schuld. Das Problem ist jetzt eher dieses, weil es ist ein verdammtes Gerät. Es ist nur ein verdammtes Gerät, du müsstest eigentlich bloß Befehle geben und nicht mehr. Wenn du das Gefühl hast, du solltest dich vielleicht bei dem entschuldigen oder so, dann ist das ein Kind, was zu jung ist, um zu erkennen, dass es bloß eine Maschine ist, die nicht über die Fakultäten einer Persönlichkeit oder so spricht. Deswegen ja, das ist ja gerade das Dilemma, dass es ein Kind ist. Und Kinder sind halt nun mal sehr, sehr, ich weiß jetzt nicht nur mal, wie man das nennen würde, aber die sind, ich nenne es mal formbar, ne? Sie lassen sich von sowas sehr leicht beeinflussen. Ja, aber die lässt du dann nicht an so ein Gerät. Ja. Können wir noch einfach nicht an ein Gerät lassen, ja. Kann natürlich auch funktionieren. Ja. Naja, aber wenn du halt auch die Kinder an solche Sachen teilhaben lässt, weil es ist nun mal cooles Spielzeug, dann sollte man sich ein bisschen drüber Gedanken machen, was das Spielzeug tatsächlich alles mit dem Kind macht. Ja, stimmt schon. Irgendwo solltest du das natürlich im Hinterkopf behalten. Und ich meine, es gibt ja auch noch das andere Camp. Ne? Stell dir mal vor, du hast jetzt halt einen Personal Assistant, der sehr, sehr human reagiert. Bitte, danke, etc. Sich nicht beleidigen lässt und so weiter. All diese schönen Sachen. Da gibt es wiederum auch Leute, die sich eher davor, weißt du, ich will es vielleicht nicht sagen fürchten, aber es ungewohnt finden, dass wenn Kinder sich daran gewöhnen, dass Geräte sehr menschlich zu ihnen sind. Quasi, ja, ich will nicht, dass sie Alexa jetzt personifizieren quasi. Ich will nicht, dass die Kinder denken, da sitzt ein kleiner Typ in dem Ding. Ja, aber die Kinder würden auch einen Teddy ähnlich behandeln. Das ist richtig. Na, Teddys sind selten Personal Assistants. Ja. Okay, patentieren. Ja, Marktlücke. Wie war das mit Furbies? Da gab es auch Leute, die aufgeschrien haben, weil die verfluchten Viecher machen dies, das, jenes und überhaupt und Tralafiti. Ja. Tamagotchis und alles, wo du irgendwie mit interagieren konntest, was Technik ist, was in irgendeiner Art und Weise Leben simuliert oder Menschlichkeit simuliert oder Soziales simuliert oder wie auch immer. Es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Immer. Und du es gibt immer die Extremlager, es gibt die Lager zwischendurch. Ich sag, fuck off, es ist okay, Amazon-Box, fuck, yeah, okay, gut. Kannst du dir hinstellen, kannst du mitsprechen, kann dir, was weiß ich, was für Produktinfos geben oder sonst was und lässt sich beleidigen und gibt keine Widerworte. Gut, ist dann halt hörig. Okay, ich weiß, in welche Schublade ich das zu stecken habe. Andere Leute können das nicht. Menschen sollten selbstbestimmt entscheiden können, ob das etwas für sie ist oder nicht. Und ich finde immer, also es gibt diese Leute, die Waffenverkäufer verklagen, wenn ihre Kinder sich mit den Waffen der Erwachsenen selber erschießen oder Amok laufen oder so, anstatt mal darüber nachzudenken, dass sie diejenigen sind, die die Waffen ins Haus geholt haben. Also ich finde, man schiebt die Verantwortung für bestimmte Dinge, vor allem als Elternteil, zu gerne, zu weit von sich selbst weg. Eben, eben. Im Endeffekt sollte man, wenn man darauf verbleiben, dass diese Eltern verdammt nochmal ihre Kinder im Auge behalten sollen, einfach ja, und richtig, ein bisschen besser erziehen sollen. Genau, richtig. Es ist, viele Leute machen es ja schon mit dem Fernseher. Es ist so dieses, okay, alles klar, Kind, halt die Klappe da, 3 Stunden Fernseher an, ich habe meine Ruhe. Ich gehe mal in meine Keine gute essen. Idee. Keine gute ja. Idee. Einfach gar keine gute Idee. Naja, in der Salami sind ja die Vitamine, ne? Ja, natürlich. Aber nur dann, wenn sie aus der Dose kamen, weil dann sind da mehr Vitamine drin, weil dann hatten die Vitamine keine Chance, aus der Dose rauszuspringen, ja, weil die sind ja abgeschlossen. Ja, natürlich, klar. Sonst schon mal einen Komposthaufen Boah. Gesehen? Ich meine, der Gedanke wäre ja fürchterlich, wenn man Kinder vor so ein Fernsehprogramm setzen würde, ne? Also ohne Aufsicht. So. Wie? Was soll das heißen, dass sie reden, der Stuss im Fernsehen? Ja, aber was das denn für Ergebnisse führt, werden wir dann ja sehen in der Zukunft, wenn plötzlich die Leute ich möchte sich bei der Kloschüssel entschuldigen, ja, dass sie aufs Klo gehen. Ich glaube, in Japan gibt es schon sprechende Toiletten. Ja, aber in Japan gibt es so einige Sachen, die sprechen. Ja, das ist richtig. Ich möchte das Hauptaugenmerk noch an dieser Stelle noch einmal auf den 6. Abonnenten richten und darauf verweisen, dass Wachstum immer eine schöne Sache ist, sehr willkommen geheißen wird vom Knackpunkt-Team und Community, seid fruchtbar und mehret euch. Hey, du musst dir nicht der Messwein ansprechen, dass sie peinlich berührt werden und dann weglaufen. Ja, aber am Ende ist es ja noch peinlich. Das tun sie nicht. Ich wollte Nummer 6 nur Habe ich immer noch dieses schöne Logo? Ja. Ja, du hast immer noch die Freeze. Ich lasse das erstmal so stehen. Ich habe keinen Bock, das wieder neu zu starten. Ja, ich finde das Bild auch ganz gut so. Ja, es spiegelt deine Persönlichkeit auf 7 unterschiedliche Arten perfekt wider. Wunderbar. Ach, aber ich hätte jetzt auch ein interessantes Thema für das. Wir haben jetzt vielleicht eine Chance, bei dem nächsten Oscars einen Batman-Film beizuhaben. Aha. Hatten nicht Batman schon. Wie Superman. Ich zweifle, dass da irgendwie ein ernsthafter weiß das, außer Kostüm oder sonst was. Also halt die Hauptdarsteller wird er nicht sein. Bester Film? Niemals. Bester Nebendarsteller? Heath Ledger, Dark Knight. Ja, war irgendwas so Gutes in dem jetzigen Batman wie Superman? Welcher Batman wie Superman? Nee, bloß mein einziger Punkt ist halt, dass dieses Jahr doch eine Chance besteht für einen guten, nämlich Batman The Killing Joke, der animierte R-Rated Film, kommt für eine Nacht ins Kino im amerikanischen Raum. Oh, das bedeutet, er ist Oscar-würdig. Das ist saucool. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Da ist auch das Team von Batman, der animierten Serie, hinter zum Teil. Und das heißt, das kann richtig, richtig gut sein. Sieht auch auf Bildern ziemlich creepy der Shit aus. Ah, die animierte Batman-Serie. So gut, so gut. Stimmt, ich wollte mir auch mal Mark of the Phantasm oder wie das heißt, Mask of the Phantasm angucken. Das war der andere Film. Das war der Film Batman Beyond, ne? Quatsch. Mm-mm. Oder wie hieß das nochmal? Nee, Off the Future. Aber nee, das ist auch von Off the Future. Aber nee, der hier, den ich meine, das ist auch der bei der Originalserie war. Mit all den Originalmachern und so und war auch im Kino für kurze Zeit. Ach, warte, meinst du diese 90er-Serie? Oder? Ja, das ist die einzige, die wir meinen. Ja, das war ein 1,5-Stunden-Film, da ging es sich irgendwie genau um dieses Phantom und den will ich mir noch auch angucken. Den hast du noch nicht gesehen? Nein. Damn. Deswegen konnte ich mir auch Welcome to the Basement diese Woche nicht angucken, weil die darüber geredet haben. Den will ich gucken, weil ich habe bloß gehört, der soll richtig gut sein und da soll den Detektivteil von Batman mal richtig gut getroffen haben. Wo es halt ein Mysterium ist, das aufgeklärt werden muss und die Nachforschung dorthin. Also mehr wirklich ein Krimi oder so, als bloß ein Action-Flick, wo Superman die Hälfte der Stadt kaputt macht. Okay. Die Redaktion schreibt, er geht davon aus, dass, ja, wie soll ich sagen, Moment, er schreibt gerade viel zu viel anderen Kram und er hat ja einen Delay und deswegen kriegt er nicht mit, wenn er jetzt die Fresse halten soll. der Film, den du meintest, wird ein Flop und zwar werden zu hohe Erwartungen gestreckt und der schätzt, dass 65% des Publikums enttäuscht werden und 20% des Publikums. Aus deinen aus deinen Gründen wirst du und aus deinen Gründen wird es mögen und du bist für ihn tot. Okay. Und er mag den Freeze von Marek. Ja. Ich glaube, 10% oder so sind mochten trotzdem Batman wie Superman oder was weiß ich, die Zahl. Also ein guter Satz mochte das trotzdem. Dann wird das auf jeden Fall höhere Chancen haben, hoffe ich. Weil ich meine, ich mochte schon Marek, die bist du das? So. Marek, bist du das im Chat? Ja. Okay, gut. Ich dachte gerade, oh mein Gott, ein echter Zuschauer. Das bin ich. Ja, wir mögen uns selber im Chat. Ist das nicht die reinste Form der Masturbation? Ja, man muss ja erstmal sich ein wenig selbst beweihräuchern, damit der ganze Weihrauch dann auch andere Leute erreicht. Das ist richtig, wenn noch Weihrauch übrig bleibt. Aber sonst der Killing Joke, hatte einer von euch den gelesen? Ja, ich habe den als Comic einen Raum weiter. Ich habe den, glaube ich, einmal gelesen, aber das ist schon Jahre her. Ich fand ihn gut. Ich mochte die Joker Origin Story. Also eine der, ich habe gehört, es soll ja auch dauernd irgendwo in verschiedenen Comics anders erzählt worden sein. Ja, es ist ja kürzlich irgendwann nochmal aufgetaucht aus irgendeinem Comic, dieser Auszug, wo Alfred in sich an so einen alten Theaterschminktisch setzt und dann Schminke auftut und Lippenstift und die Haare grün färbt und auf einmal ist er der Joker. Fand ich ganz nice von einer Grundidee her, aber ist halt fürs Batman-Universum meines Erachtens nach einfach nicht anwendbar. Er putzt ja, alleine eine riesige Villa. Naja, wenn er tatsächlich der Superschurke, der Joker ist, dann kann er für die Zeit, wo Bruce Wayne nicht zu Hause ist, nämlich als Batman, draußen Leute verprügelt und guckt und macht und tut, jemand anderen einstellen, der die Wayne-Villa. Und der beste macht. Detektiv der Welt merkt das nicht. Tja, das wäre ja der Witz dahinter. Na hey, ich meine, es ist der Joker. Ich meine, der Joker ist ja kaputt im Kopf genug, dass er tatsächlich gegen den Batman ja so kämpfen würde, ohne überhaupt sich einen Vorteil daraus zu schließen, dass er als der Alfred quasi weiß, dass er ja Bruce Wayne ist. Es ist der Joker, aber dann nochmal. Wie viel Planen braucht das dann, dass das nicht auffällt? Das passt doch nicht zum Joker. Das ist doch egal, es ist ein Comic. Das kannst du nicht auf die Realität und normale Logik zurückführen. Jetzt mal ohne Scheiß, Ra's al Ghul ist ein verfickter, unsterblicher. Nein, geht nicht, kannst du nicht. Deswegen könnte rein theoretisch definitiv, es könnte sein, dass Alfred der Joker ist. Ich würde mit dieser Idee nicht konform gehen. Ich wäre da auf keinen Fall d'accord, aber rein theoretisch funktioniert's. Ja. Nee, das ist garantiert dann, ja, es sah so aus, aber der Joker hat ihm irgendwie was untergejubelt, weswegen der dazu gesprungen wurde oder was. Zum Beispiel. Das ist das Problem. Comics, wenn die in eine Ecke getrieben werden, wo sie nicht hinwollen, dann brennen sie die andere Richtung mit irgendeinem Bullshit. Ja, natürlich, klar. Aber so ist das. Aber ihr habt noch andere Themen, oder? Ich meine, du, Angelo, hast doch noch eins. Ja, ich hab. Oder mach ich. Ich hab auch noch ein bisschen. Es geht um einen gewissen Laden, also Elektronikfachhändler, der einen angebissenen Apfel als Logo hat. Der einen angebissenen Apfel hat? Ja. Und zwar, vielleicht hat man das ja mitbekommen, dass Diebe in New York einen der großen Apple-Läden dort überfallen, also ich tue es mal in Anführungszeichen, überfallen haben und dort iPhones im Wert von 60.000 US-Dollar haben mitgehen lassen. Und wie haben sie es gemacht? Sie haben es genauso gemacht wie Harry Dresden in seinen Büchern. Sie haben sie die Typen haben sich verkleidet und gingen absolut zielstrebig hinein, als ob sie dazugehören. Sie haben diese blauen Apple-Shirts getragen mit dem Logo, gingen einfach rein, hielten schnurstracks auf das Reparatur hier Raum zu, gingen da rein, haben sich die Sachen unter den Klamotten mitgenommen und sind wieder rausgegangen. Ne? Das hat ja Harry Dresden in den Dresden Files immer auch so gerne gemacht, hat es immer wieder dort so beschrieben, wenn du aussiehst wie jemand, der weiß, wo er hingeht und der absolut dazugehört, dann hält dich unterwegs keiner an und fragt nicht nach, hey, wer sind Sie eigentlich? Was machst du hier? Ja. Kann funktionieren, in diesem Fall bewiesenermaßen. Ganz ehrlich, meines Erachtens nach, Hut ab, Dreistigkeit siegt und natürlich ist es trotzdem Diebstahl und natürlich werden die Leute trotzdem mit juristischen Folgen zu rechnen haben, sollten sie irgendwann erwischt werden oder so. Ist das nachvollziehbar, wo die hingekommen sind irgendwie? Ich würde von Apple erwarten, ja, wir haben natürlich für alle unsere Unaktivierten, die das geschickt haben, wissen wir, wo die sind und die. Das hat unter anderem tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kenne mich da mit Apple-Produkten mittlerweile ein bisschen aus. Sieht folgendermaßen aus: Das Produkt ist nicht aktiviert, das Produkt ist nicht zurück, also ist nicht ortbar. Sobald Apple jetzt weiß, welche Seriennummern das sind, die gestohlen worden sind, können die da eine Aktivierungssperre drauf machen und gut ist. Ja, sollte ja nicht so schwer sein. Weil die wissen ja, welche Produkte die zu welchem Laden geschickt haben. Mal kurz eine Inventur machen, fertig. Richtig. Aber iPhones im Wert von 60. Oh, warte, was hast du gesagt? 60.000 Euro? Oder 60.000 Dollar? Dollar. Okay, dann gut, das heißt also, sie haben 60 iPhones geklaut. Ja. Oh, stell vor, dann, ja, wir haben leider iPhones von der letzten Generation gekauft. Das waren zwei Läden, in denen das passiert sind, beide in New York. Ja. Warum das unter anderem so gut geklappt hat, ist, weil zumindest einer der Läden davon wird auch für Ausbildung neuer Mitarbeiter genutzt. Sprich, da sind neue Gesichter. Da tauchen öfter mal neue Gesichter auf, genau. Eben. Die größte Frage ist, wie sie den normalerweise gesicherten Reparaturraum betreten konnten. Aber hey, ne? Irgendwie haben sie es ja geschafft. Da wird sich Apple wahrscheinlich nicht zu äußern, aber das wird einer der Mitarbeiter geöffnet haben müssen. Und wenn die dann gesagt haben, hey, wir müssen da kurz rein, wir müssen ein paar Geräte abholen, dann wird der wahrscheinlich gesagt haben, ja klar, hier. Ja, Apple, nur Vermutung. Ein schönes kleines Dilemma. Nur Vermutung. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen. Das weil so sonst, ein Lama heißt. Wäre ja gesagt worden. Ja, aber hey, ne? Also ich meine, die Geräte sind schließlich teuer. Das ist richtig. Ich sag ja, Ocean's 11 wäre um einiges schlimmer, wenn es bloß um fucking 60 Handys ging. Der größte Heist aller Zeiten. Ich baue eine Crew auf. Wir brauchen 11 Leute. Weißt du, wie viele Handys jemals von Apple geklaut wurden? Null und so, ja? Das wird der genialste Heist. Um beim Thema Smartphone-Hersteller zu bleiben, habe ich noch eine. Kleiner Fun-Fact. Nochmal zurück zum angebissenen Apfel. Macintosh. Wisst ihr, wie es zu dieser Namensgebung gekommen ist? Das ist eine Apfelsorte. Richtig, danke. Weiter. Ja. So, ja. Um beim Thema Schlaufon-Gerätehersteller zu bleiben, bei BlackBerry gibt es gerade momentan einiges Brisantes zu hören. Ich meine, vielleicht kennt man die Marke ja zumindest von außen. BlackBerry war ja immer bekannt als Hersteller vor allem für Firmen und Konzern geeignete Handys etc. Dieser ganze Umfeld mit der Software, speziell zugeschnitten für Firmenkunden und so weiter, geht sowieso schon lange vor die Hunde. Ja, das Problem war, sobald iPhones und Smartphones mit Touchscreens kamen, war ihre Technologie von wir klatschen 10.000 Tasten an ein Handy nicht mehr so beliebt. Ja, aber mal abgesehen davon, ich meine, sie stellen ja immer noch Geräte her, unter anderem jetzt auch halt Android-kompatible Geräte und so weiter, mit ihrer eigenen BlackBerry-Software, die spezielle Softwareumgebung, die sie haben zum Beispiel, die ja auch eigentlich einigermaßen abgesichert sein soll, ne, mit speziellen Pins etc., also geeignet für Firmen. Und jetzt hat sich herausgestellt, liegt das nicht daran, dass das selber unsicher ist, sondern daran, dass BlackBerry all diese Informationen an die Behörden in aller Welt ausliefert. Einfach so. Wenn ausländische Behörden ankommen und anfragen, ey, wir brauchen Infos, die und die, diese Pins und diese etc., diese Gespräche von diesen Kunden, ja, hier, bitte. Wollt ihr noch einen Generalschlüssel dazu haben? Ja, damit haben die jetzt, glaube ich, echt den Sargnagel in ihre Geschäfte reingehauen. Ja, dass sobald das auch nur ein bisschen publik wird. Weil wenn schon Apple sich gewehrt hat dagegen, die sonst alle Daten oder sonst was wollen für alles. Weil es war der einzige richtige Entschluss, den die machen konnten. Und jetzt das, ne. Ja, geht. Also was das angeht, das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist ein zweischneidiges Schwert. In dem Fall, ja, es sind private Daten. Es sind Sachen, die unter Datenschutz fallen. Definitiv, auf jeden Fall. Aber wenn es einen begründeten Verdacht gibt und einen Beweis, dass das tatsächlich die Person ist, die dies, das, jenes getan hat und man braucht das ist nicht der Punkt. Daten aus dem Telefon, um vielleicht nochmal mehr Verbündete oder sowas von der Person zu finden, dann finde ich, kann man da echt mal eine Ausnahme machen. Gerichtlicher Beschluss? Okay. Ja. Das da ist aber bloß, ja, kannst du uns allgemein für alle immer geben. Mhm. Das ist nicht... Ja, das also stimmt, das ist BlackBerry auf jeden Fall verkackt. Zumindest die kanadische Polizei hat auf alle Fälle den Generalschlüssel. Ach so, ja. Die kanadische Polizei. Aber ja, Generalschlüssel. Das ist okay. Aber auch allgemein halt, wenn Behörden Anfragen stellen, dann werden die relativ oft von BlackBerry auch immer direkt beantwortet. Ich glaube, das ist nicht das Problem von BlackBerry gewesen, sondern einfach der BlackBerry-Mitarbeiter aus Kanada, weil Kanadier einfach scheißfreundlich sind. Die können nicht Nein sagen. I'm sorry. Also die Sache ist ja, dass BlackBerry damit ja auch wirbt. Die sind ja anscheinend ziemlich stolz auch darauf, dass sie diese Sachen an die Behörden rausgeben. Um es zu zitieren, we're helping law enforcement kick ass. Wurde von dem, ja. Ich glaube vom CEO so gesagt. Super, okay. Und schon sind die ganzen paranoiden Leute, die glauben, dass ihre Gespräche abgehört werden und Datenvorratsspeicher und bla und überhaupt und ja, nochmal mehr Öl ins Feuer und BlackBerry, war schön mit euch. War geil, ich habe die Marke gekannt. Ich habe nie eins besessen, aber war schön, nice. Also, man sieht sich. Ja, aber das ist nicht bloß... Mal gucken, wie das mit denen weiterläuft. Dass sie paranoid sind oder so, die Leute, die halt darauf ein bisschen achten, weil es sind deine verdammten Daten und wir wissen, wie jede Behörde irgendwie ein schwarzes Ei oder sonst was hat. Es ist absolut scheiße. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, in dem Moment, wenn du irgendwelche Daten in irgendetwas eingibst, was du benutzt, was sich mit dem Internet verbindet, wo andere Server in irgendeiner Art und Weise Zugang zu haben, bist du selber schuld. Heutzutage bist du einfach, nutzt du Facebook, selber schuld. Nutzt du YouTube, selber schuld. Nutzt du Twitter, selber schuld. Hast du ein Smartphone? Auf ungefähr 5 Milliarden Arten und Weisen, unterschiedliche, selber schuld. Es gibt einige Länder, wo du über Internet wählst, wenn du das bloß müssen musst, weil du andere Möglichkeiten nicht hast, dann kannst du nicht sagen, bloß eigene Schuld. Es gibt heutzutage viele andere Sachen, wo du keine Wahl hast. Du musst es eingeben. Doch, dann zieh da nicht hin. Punkt. Ich meine, hey, wir benutzen gerade Skype. Wir haben gerade eine Skype-Konferenz. Wir haben da auch Daten angegeben. Wir haben das mit E-Mail-Adressen verknüpft. Wir haben da keine Ahnung, was für ein Scheiß eingegeben. Selber schuld. Ganz ehrlich, bitte, selber schuld. Die E-Mail-Adressen, die ich hier verknüpft habe, ist nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Ja. Keine so, bevor ihr euch gleich an die Google geht oder so und der eine plötzlich beim anderen Skype-Bildschirm auftaucht. Nee, und ihr wisst jetzt. Ich bin Captain America, er ist Team Iron Man. Ja, das ist richtig. So. Das Ding ist ja, dass ein Großteil der ganzen Bevölkerung ist nicht dazu sensibilisiert, mit ihren Daten richtig umzugehen. Für die ist es wichtig, dass die Software komfortabel ist und all das macht, was sie toll finden. Oder halt, dass die Funktionen hat, die Benutzer toll finden. Was dann am Ende an Daten dabei denen landet, das wissen ein Bruchteil der Leute bloß. Und haben dann die Entscheidung bewusst getroffen, dass die Daten, die sie dort zeigen, auch verfügbar sind. Ne? Oder sie lassen die Finger von der Software. Alle anderen wissen das nicht oder sind hinterher erst schockiert, dass plötzlich Facebook alles über sie weiß. Ja, aber das ist... Leute sensibilisieren würde dafür, oder beziehungsweise, naja, das macht man gut, schon eigentlich seit Jahren, aber es ist ein Unterfangen, was sehr, sehr schwer ist. Ja, das dann, stimmt, aber die Sache ist, ich glaube, wir hatten das sogar schon mal als Thema. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war, ganz ehrlich, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Und zwar, dass du das Recht hast, die Pflicht hast, dich selbst zu informieren. Hm. Du hast, wie heißt das nochmal? Ja. Ich komme jetzt nicht drauf. Du hast das Recht zu erfahren, welche Daten von dir wie genutzt werden. Ja, richtig. Du hast das Recht zu erfahren, welche Daten von dir wie genutzt werden. Du hast allerdings die Pflicht, dich selbst zu informieren. Ja, die werden nicht zu dir kommen. Außer richtig. Sie sind irgendwie richtig cool drauf, aber das machen sie wenigstens. Es ist genauso wie in Deutschland, hat jeder das Recht, der ein Vertragshandy hat, nach 2 Jahren zu dem Vertragspartner zu gehen und zu sagen, pass mal auf, ich möchte, dass du den SIM-Lock aus meinem Smartphone oder aus meinem Handy oder was auch immer entfernst, damit ich eine SIM-Karte von einem anderen Anbieter annutzen kann, weil ich eure Tarife scheiße finde. Aber danke, dass ich über euch damals vor 2 Jahren günstigste Möglichkeit hatte, an dieses Handy zu kommen. Mhm. Die Leute sind dazu verpflichtet, deiner Bitte nachzukommen. Sie kommen aber nicht von selbst auf dich zu und sagen, so, alles klar, nach 2 Jahren, bumm, Punkt 0 Uhr, dein Handy ist entsperrt. Ist ja normal. Ich meine, das sind schließlich zahlende Kunden. Solange die Kunden Geld zahlen, ist das denen Jacke wie Hose. Ich würde auch sagen, die meisten Leute werden wahrscheinlich nach den 2 Jahren eh ein neues Handy wollen. Das ist aber dann ein Dilemma mit den Smartphones, dass die sich das so schnell entwickeln. Nein, das sind die das einfach ist richtig, Leute, aber hey. Bloß fucking, ich möchte bloß das Neueste haben und dafür gebe ich halt Baule Euros oder nimm einen doofen Vertrag. Hm. Ja, aber ja. So viel nein, halt zu Datenschutz. Blackberry. Oh, gut. Blackberry, bam, balam. Yeah, oh, Blackberry, bam, balam. Tell them the police, bam, balam. Dafür, dass es hier ein Masterpasswort gibt. Also, dass es ja gegeben haben, heißt, es gibt ein Masterpasswort. Ja, es gibt einen Schlüssel, mit dem alle Sachen verschlüsselt werden. Und den Schlüssel hat Blackberry. Ja, aber das heißt, der könnte auch anders rausgetötet werden. Und sobald der einmal da ist, ist alles da, oder? Dude, das ist das Dilemma der ganzen IT. Wenn irgendwo irgendetwas geleakt wird oder jemand einbricht und dir was entwendet, dann ist es ein fucking Problem. Das kannst du nicht vermeiden. Oder ja, du gehst einfach nicht ins Internet. Das Problem ist, ich bin wirklich normalerweise nicht auf der Seite von Apple, weil ich halt deren Standpunkt zu vielen Sachen nicht vertrete, aber du hast auf der einen Seite entweder ich mache eine Hintertür und wenn es schief läuft, kann jeder da durch, oder ich mache keine Hintertür dann und wir müssen halt dann durchs Fenster einbrechen, wenn es mal rein muss. Dann habe ich lieber keine Hintertür. Ich widerspreche dir auch, Apple hat eine Hintertür. Sie gibt den Schlüssel dafür nur nicht raus. Dieser Apfel gibt den Schlüssel nicht raus. Dann haben sie gelogen, weil die haben als Begründung angegeben, wir können keine Hintertür einbauen, weil das sicher für alle öffnen würde. Also hast du Daten, dann sollst du vielleicht vor amerikanischem Recht oder so bringen. Das könnte interessant werden. Aus gewissen Gründen kann ich das nicht. Ich bin mir sicher, dass es da möglich ist. Der ganze Scheiß ist ja sowieso eine Vertrauensbasis quasi. Wenn du eine Plattform hast, an der du dann Daten anvertraust, über die du nicht komplett selbst verfügst, wie die Plattform funktioniert, dann ist das eine Vertrauenssache. Dann musst du halt hoffen, dass der Typ, an den du die Daten packst, dich damit irgendwas anstellt oder irgendjemand anderes einen Weg findet, an diese Sachen ranzukommen. Das ist derselbe Grund, warum die elektronische Gesundheitskarte Murks ist, warum das der Perso, der neue Perso so ein Murks ist, weil das alles technologische Punkte sind, an denen es halt Angriffsflächen gibt. Und es kostet Geld, diese zuzumachen und zu pflegen. Geld, das nicht jeder geben möchte oder nicht jeder hat. Meistens ist das Erstere. Es wird einfach nicht gerne gegeben. Ja, aber wenn die Daten wovor warum liegen, hat nicht warum jeder eine die Lücke Fähigkeiten. Warum eine Lücke schließen, solange sie niemandem aufgefallen ist quasi? Richtig. Ne? Kostet Zeit, kostet Geld, wollen wir nicht. Aber gut. Das war das Geilste überhaupt, wie das mit dem Handy war ja von dem Terroristen. Das war ja erstmal dieses so, du, Apple, mach uns das Handy auf. Apple sagt dann, nö, das kann ich nicht machen, das war schlimm. Aber ich könnte euch helfen, es zu hacken. Und er sagt, nein, wir hacken es selber, ja, hacken es selber. Oh, jetzt, wo wir es versucht haben, haben wir es ganz schnell hingekriegt zu hacken. Sieht ihr, ist gar nicht so schwer. Und dann Apple, ja, könnt ihr uns dann sagen, damit wir die Sicherheitslücke schließen können? Ach nö. Es ist so schön umgedreht, wie die Situation da war. Mhm. Ich meine, je nachdem, wie paranoid man sein möchte, kann man wahrscheinlich sowieso davon sagen, dass das alles im Hinterhand irgendwo geregelt wurde. Ne? Woher will man es auch wissen? Es ist, wie gesagt, eine Vertrauensbasis. Das ist bei jeder Plattform so. Richtig, aber selbst wenn da irgendwo in irgendeinem Hinterzimmer irgendein Deal gelaufen ist und Apple da Daten freigegeben hat, in dem Fall, wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, sage ich, in dem Fall scheiß der Hund drauf, weil definitiv die bessere Wahl. Zumindest meiner Meinung nach. Bei Terrorismus kein Datenschutz. Das ist halt das Dilemma. Christian, bevor du jetzt sagst, jeder, der also verdächtig ist, Terrorist zu sein, darf also durchleuchtet werden, weil genau das sehe ich in deinen Augen. Es muss bewiesen sein. Es muss bewiesen sein. Und wenn es nicht bewiesen ist, dann fuck it, dann nein, dann macht man keine Daten frei, weil das dann Problem, ist es nur ein Verdacht. Das Problem ist, dass ein Großteil aller Behörden Anfragen und so weiter und Gerichtsbeschlüsse von wegen so, hey, ich muss an die Daten ran, auf Verdacht basieren. Tja, dann haben sie Pech gehabt. Und da wird jeder kleine Scheißfall sein, der irgendwie dort reinkommt. Ja. Das ist es ja, was die Behörden ja so wurmt. Sie würden ja gerne einfach alles durchleuchten, damit sie kein Problem haben, nachzugucken. Aber das ist ein Bruch der Privatsphäre. Richtig. Oh, diese verdammten Gesetze. Warum stehen die im Weg, um damit wir die Gesetze verteidigen? Ja, genau, richtig. Ach, das ist so ein Scheiß auch. Fuck, die Gesetze stehen uns im Weg. Verdammt, warum haben wir keine Diktatur? Hm. Gut. Weil wir für einen Dick haben müssen. So. Ich hätte da auf jeden Fall noch zwei Themchen. Und zwar... wollt ihr das Traurige oder wollt ihr das, naja, es ist noch nicht mal ein frohes Thema, es ist einfach weniger traurig. Weniger traurig als das traurige Thema. Ja, hau das Traurige zuerst raus. Okay, und zwar, man kennt diese YouTube-Sternchen, was, Hitler ist tot? Ja, Hitler ist tot. Nein, aber das wäre nicht traurig, Christian, das ist dir hoffentlich bewusst. Nein, aber es ist jemand tot. Und zwar ist die Frau Christina, Grimmy heißt sie, glaube ich, ist tot. Und zwar ist sie eine YouTube-Persönlichkeit gewesen, großes Talent, Gesangsstimme vom Herrn, vom Feinsten, ist durch YouTube aufgefallen, hat es geschafft, innerhalb von mehreren wenigen Jahren 3,6 Millionen Abonnenten zu holen, glaube ich, mit über 360 oder 400 Millionen Views ihrer Videos. Und die war sogar im Fernsehen bei dieser Show The Voice und ist dort Drittplatzierte geworden. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Land leider. Ich glaube aber, es ist the US and fucking A. Und ist gestern bei einer Autogrammstunde vor Fans von einem Mann erschossen worden, der einfach durch die Fans durchgelaufen ist und viermal auf die Frau geschossen hat und sich danach selbst gerichtet hat. Und die Frau ist heute Morgen an den Wunden erlegen. Was ein Arschloch. Richtig. Richtiger Wichser. Und gut, dass er tot ist. Aber die Sache, das habe ich übrigens, gut, dass er tot ist. Ich finde es nie gut, wenn Leute tot sind. Die Sache, die ich damit verbinde, ist so Internetpersönlichkeiten, die einfach mittlerweile ja quasi an jeder Ecke aus dem Boden wachsen wie Pilze, wo du tatsächlich unterschiedliche Talente drunter hast, wo du sagst, ey fuck yeah, okay, dem gönne ich Erfolg oder das amüsiert mich einfach. Da sind Mountainbike-Fahrer bei, die um die Welt radeln, da sind Extremsportler bei, da sind einfach nur Unterhalter bei, da sind natürlich auch so Leute okay, ich nenne jetzt einfach keine Namen, da sind aber halt auch Gamer bei oder andere Unterhaltungsmedien und wie soll ich sagen, dass diese Leute irgendwo ein gewisses Fame-Level erreichen, das dann sehr schnell über ihren Kopf wächst und die daran kaputt gehen, sieht man zum Beispiel an so Persönlichkeiten wie dem kleinen, jungen, blonden, tätowierten Kanadier, der gerne Sonnenbrillen trägt. Justin Bieber. Oh ja. Und dass jetzt so eine Persönlichkeit wie diese Frau, die ich tatsächlich selber gesehen habe, ich bin Abonnent, Bekennender, und mich hat das tatsächlich schockiert, und zwar auf zwei Arten und Weisen. A, die Frau ist tot. Natürlich, ich bin da jetzt nicht persönlich betroffen, aber betroffen, weil war eine Person, da bist du gefolgt, war eine Person, da hast du ein bisschen was von mitgekriegt und fand ich gut, hat mich unterhalten und schien eine sympathische Person zu sein, aber es ist dieses, hey, ich zeig mich im Internet, kann natürlich auch gefaked sein, aber schön, Sven, dass du uns noch hörst. Auf der anderen Seite einfach dieses bekannte Personen sagen dann, hey, ich treffe mich mit meinen Fans da und da und ich mache da 2 Stunden Meet and Greet und da geht einer hin und pustet die weg, einfach keine Ahnung, Gründe sind ja nicht bekannt. Der hat zu Hause keinen Zettel hinterlassen, der hat kein gar nichts. Der ist einfach nur hin, umgelegt, sich selbst umgelegt, tot. Gründe überhaupt nicht bekannt, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist ja gerade das Schreckliche daran. Ich meine, da ist ja das Medium völlig egal. Das könnte auch wer anders sein. Ne? Ja, richtig. Kein YouTuber, sondern eine lokale Persönlichkeit oder jemand, der im Fernsehen bekannt wurde. Da ist es ja Schnutzpiep. Das ist ja einfach nur die Tatsache, dass es irgendeinen Deppen gegeben hatte, der anscheinend ein Problem hatte und jemanden anderen ummucksen musste, bevor er sich selbst umlegt. Warum auch immer, ne? Wann war es jetzt? Ein ganz kurzen Break. Christian, du wirst gebeten, mal kurz auf dein Handy zu gucken und den Instruktionen zu folgen. Okay, aber kannst du mir sagen, wann war denn, wer heißt das? Wann war denn? Wann war das denn jetzt genau? Was? Wann sie erschossen worden ist? Ja. Gestern. Gestern. Und sonst nichts weiter bekannt, weil es ist einer, der sich selbst danach umgebracht hat und einen Mord begangen hat. Das heißt, wenn es nicht sehr umständliche Wege darum gibt, war das ja wahrscheinlich zum Teil sehr groß Motiv Geisteskrankheit. Ist bekannt, ob der Typ sie gekannt hatte oder sie ihn? Gar nicht. Ne? Also im Moment ist noch nichts Näheres bekannt. Du hast ja keine bekannte Relation. Es kann ergo nur sein, dass der Typ irgendwo einen Schuss hatte. BRB. What? Okay. Okay. Dann bis gleich. Ja, dann sind wir gerade zu zweit. Okay, hi. Ich meine, ja, klar ist das eine fürchterliche Sache. Ich meine, im Grunde kannst du ja dieselbe Art von Mitleid gegenüber jeder Person haben, die unverhofft erschossen wird. Klar, natürlich. Weißt du, ich kann auch mir eine Pistole kaufen und sagen so, okay, ich mache jetzt, weiß ich, ich schalte den Fernseher an und zapp jetzt einfach, ich klicke jetzt 5 so, Millionen, 1000 dreifach haben. Auf die Fernbedienung. Sein? Das war von Racist Mexican Variante von Sven. Ja, ach übrigens, Hashtag fick dich Donald Trump. Danke. McDonald Trump ja, again. Richtig. Und fick dich Donald Trump. Ja. So, wir waren gerade dabei zu gucken, dass irgendwelche Leute des Öfteren einfach mal dazu tendieren, irgendjemand, der öffentlich bekannt ist, umzulegen. Oftmals ist tatsächlich Geisteskrankheit dahinterliegend, die Motivation, beziehungsweise das Argument einfach, weil Motivation kannst du es eigentlich nicht nennen. Und die Leute denken, dass sie, ja, das Problem ist geisteskrank. So, ja, da gibt es viele Arten, warum die Leute das tun. Derjenige, den ich töte, ist vom Teufel besessen und ich muss die Welt retten. Ja, danke Ronald Reagan. Ja. Wie auch immer. Es ist einfach nur beschissen, dass es passiert ist und keiner weiß warum. Ja, genau das. Und sowas wird immer wieder passieren. Und sowas könnte, wenn Fame und Klicks und Abonnenten und wie gesagt heute Nummer 6, wenn sich das jetzt vermillionenfacht, dann könnte uns das auch passieren. Ja, wir sollten dann tunlichst keine Meet and Greets machen. Das ist richtig. Wir sollten auch keine Angaben machen, wo genau wir herkommen. Das heißt also, wir sollten umziehen und Neo-Gladbach verlassen, Christian. Nein, lass nicht vergessen. Du und Azka, wir haben gute Druiden, die auf jeden Fall die Grenzen patrouillieren. Also wir sind hier ziemlich sicher, würde ich sagen. Ja, und naja, ich und Azka sind die verdammt besten Zauberer Papenburgs. Du willst dich nicht mit denen anlegen, Mann. Auch wenn das Magier die sollten Harry Dresden lesen, dann wissen sie warum. Die sollten Harry Dresden lesen, dann wissen sie, warum sie sich nicht mit Magiern anlegen sollten. Die haben wahrscheinlich Harry Potter gelesen und legen sich deswegen mit euch an. Oh, wie. Guck den auch neuesten im Potter-Universum würde ich nicht in jedem Magier ans Bein pinkeln wollen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Jemand, der sich Großhexer oder Megamaster oder sonst was nennt, ja? Voldemort. Und ein Problem damit hat, eine verfickte Schule zu übernehmen. Hey, es ist eine Schule voll zaubernder, pubertierender Kinder. Er hat das Land unter Kontrolle. Er hat das gesamte Land unter Kontrolle und schafft diese eine Schule nicht. Das ist so wie Rom und Asterix und Obelix. Du vergisst, dass alle Erwachsenen dieses magischen Britenlandes nicht weiter in mundanen Sachen ausgebildet wurden als Elfjährige. Ja und? Glaubst du, Smartphones haben denen jetzt weitergeholfen oder was? Mal schauen. Politik, Religion, Mathe. Ich glaube, dass das schon zu einem guten Teil einer Person beim Wachsen hilft, auch noch Umstände zu kennen. Geschichte außerhalb der magischen Geschichte. Wie Dinge passieren. Ja gut, aber da geht es sich ja nur um die magische Welt. Da geht es sich ja trotzdem nur um die magische Welt. Apropos magische Sachen. Jetzt kommen wir mal wieder zu was relativ Coolem. Und zwar, ich meine, Drohnen sind ja fürchterliche Sachen, aber sie sind auch manchmal fürchterlich coole Sachen. Was, Drohnen? Und Drohnen, ja. Mhm. Und ich habe jetzt vor einer Weile gesehen, da hat jemand den Nintendo Power Glove genommen, ein bisschen umgebaut und steuert damit eine Drohne. Oh, das war richtig cool. Schön mit den Handbewegungen. Ne? Diesen richtig schönen alten, klobigen Power Glove genommen und den an eine Drohne gekoppelt. Nice. Und ich habe eine Frage. Wie voll ist dein Glas Bier? Leer. Okay, dein Freeze ist ja, leider sehr voll. Glücklich. Aber, ja, ich wünschte, es wäre noch voll, aber... Ja. Ich meine, das Bier wünscht dir mehr. Ja. Ja, es sind Drohnen und die ganze Sache, weil Steuerung mit dem Glove, die haben ja auch die dümmsten Sachen mit dem Power Glove gemacht, weil er ist ja so ein Popkultur-Ikone in bestimmten Kreisen. Genau. Ich erinnere mich bloß, wie Ashens einfach nur so eine verdammte Bezahlkarten-Chip sich in die Handfläche vor dem Handschuh gemacht hat. Damit er dann einfach bloß, oh ja, sie müssen bezahlen, hier ist ihr Gerät. Natürlich. Rum. Ja. Es ist einfach nur halt ein. Es ist wieder ein Produkt aus der Maker-Szene, also die Bastler-Szene. Und ich meine, wenn man den Datenhandschuh noch für solche Sachen heutzutage manipulieren kann oder umbauen kann, ist das verdammt cool. Ich meine, das Ding hat schließlich ein Tastenfeld, ne, und es hat eine Bewegungssteuerung. Schon hast du alles, was du brauchst, um eine Drohne steuern zu können. Das sieht schon cool aus. Brauchst du dafür auch einen Röhrenbildschirm, damit du das Gestell da ordentlich draufstellen kannst? Nein, wir sind schon in der Zukunft. Wir können einfach Scanlines drüberlegen. Richtig. Braucht man dafür einen Führerschein? Nein, vielleicht? Aber du brauchst ein Nintendo Power Abo. Ja. Verdammt, immer gibt's einen Haken. Ja. Aber ich glaube, langsam könnten wir mal zu den Filmen kommen, oder? Ja, das wäre auch mein letztes Thema gewesen. Jo, aber ich habe doch noch ein Thema. Nein, Quatsch, ist okay. Machen wir Film. Ja, gut. Also, diese Woche haben wir uns Alien angesehen, weil wir gucken uns jede Woche einen der besten Filme der Welt an. Das ist mal Alien, nächstes Mal würfeln wir nachher aus. Also, erstmal vorgenommen ohne Spoiler und alles. Was haltet ihr davon, würdet ihr den Leuten empfehlen? Angelo. Ich habe ihn direkt am Montag geschaut, weil es sehr lange her ist. Oh. Und ich habe ihn genossen, ich habe ihn zusammen mit meiner viel besseren Hälfte gesehen. Und, naja, war ein Film. Sie fand es toll, dass sie die Katze gerettet hat. Hey. Ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Der Film ist von, was war's? 1979. Ja, 79, ne? Der ist noch vor Shining. Shining ist nämlich Punkt 80. Und genau. Der Film hat eigentlich alles, was du für einen Sci-Fi-Horror-Thriller irgendwo so ein bisschen brauchst. Er hat da tatsächlich alle Elemente von. Er hat coole Charaktere, die kurz und knapp beschrieben sind. Er hat keine riesigen Lebensläufe, weil jeder von denen ist ersetzbar und es ist quasi einfach nur so dieses, okay, wer von denen überlebt? Nicht welche, sondern nur wer, weil das ist das gute alte Filmgenre. So, die Effekte für damalige Zeiten. Ich meine, guckt euch die Computer an, wie das Raumschiff am Anfang aus diesem Schlaf erwacht, weil es das Signal aufgefallen ist. Ich finde, das ist so absolut geil daran, dass das es hat diese schmutzige industrielle Art von Technik. So genau, quasi. Richtig, genau das ist es. Ne? Es hat nicht dieses saubere Star Trek Feeling. Die Sache sind auch die ganze Crew. Es sind nicht irgendwie Astronauten oder so. Es sind fucking Trucker oder sonst was. Richtig, das sind Lagerarbeiter, das sind Dockarbeiter, die transportieren Ware von A nach B und verladen die und entladen die dann wieder. Die sind monatelang unterwegs, sind eingefroren während der Reise, es sei denn, es passiert was, wie in dem Film, und dann werden die bezahlt mit Gefahrenzulage und allem. Das ist eins der Gespräche, das die als erstes führen. Wie sieht denn das eigentlich aus mit Gefahrenzulage und so weiter? Ja. Also ich finde, wir sollten genauso viel Prozent kriegen wie ihr, ne? Ja, aber uns doch eben über unseren Bonus sprechen. Ja, genau, richtig. Lass uns doch mal, ey, da ist so ein Bonus drin, oder? Also ich habe keinen Bock, da auszusteigen und mir den Scheiß anzugucken. Aber für ein paar Prozent mehr. Die 1% bekommen 20% von den 90% und das ist nicht fair. Mhm. Richtig, genau das. Die Leute, die die Drecksarbeit machen, die werden scheiße bezahlt und die Leute, die das Schiff fliegen und keine körperliche Arbeit verrichten, die werden besser bezahlt. Also es spiegelt genau wieder, wie die Welt sich weiterentwickeln wird, plus Weltall, plus Alien, plus... Hashtag Trucker-Probleme. Minus Trump. Hashtag Schwangerschaft durch Blowjob. Aber das heißt, ab jetzt fangen wir, glaube ich, mal mit derberen Spoilern an, auch wenn die meisten es ja gesehen haben müssen. Richtig. Also Spoiler. Ich finde es echt schade, dass George Clooney so früh in dem Film gestorben ist. Das hat mich wirklich, also ich fand es traurig. Ich mag George Clooney. Ich möchte mehr Filme mit George Clooney sehen. Ja, aber es war ein bisschen gruselig, wie er sich um den Hals von dem einen geschlängelt hat und versucht hat, ihn zu erwürgen. Das war... Ja, ich fand, hey, jeder hat Bedürfnisse. So. Ich fand es cool, dass sie den Outtake ins Film, in den Film mit reingenommen haben. Ja, das ist ja schon viel wert. Nein, aber jetzt mal. Der Film genau. Fängt an, dass die Crew der Nostromo, die einfach durch das All driftet, langsam aufgeweckt wird, weil sie, wie eben erwähnt, in Stasis sind. Und die merken, Hey, scheiße, wir sind ja gar nicht bei der Erde im Sonnensystem. Richtig, wir sind gar nicht in dem richtigen Quadranten, wo wir sein sollen. Tja, denn die Nostromo ist dazu eingestellt, die Crew aufzuwecken, wenn eine von bestimmten Situationen eintritt. Und das ist passiert. Und zwar ein Signal, das anscheinend intelligenter Herkunft ist. Genau. Bitte sofort untersuchen. Genau. Also das steht so in den Papieren drin und deswegen gibt es auch keinen extra Bonus, weil das müssen die sowieso machen. Und wenn ihr es nicht macht, ist alles weg. Ja. Richtig. Dann seid ihr gefeuert und kriegt keinen Cent. Also untersuchen sie. Gehen sie auf einen Planeten, der ist richtig scheiße. Dort geht man atmosphärische Bedingungen total für den Arsch. Hey, ja. wer den Film, wie hieß er noch? Hier, Alien wo 2. Wir gerade vorhin am Anfang bei, nein, Quatsch, bei Michael Fassbender waren. Der Prometheus. Prometheus. Genau, wer Prometheus gesehen hat, es ist derselbe Planet. Ja, nein. Doch. Nein. Weil die haben auch nur ein Raumschiff gebaut, was das gleiche Modell entspricht. Mhm. Nein, es ist derselbe Planet. Es ist dasselbe Schiff. Nope. Jedenfalls. Das Schiff ist weggeflogen da hinterher und war weg. Das kann nicht der gleiche Planet sein. Leute, das andere Prometheus Schiff war da. Ist nicht und in der IMDb Top 250. Wir reden hier über Alien. Wir reden hier nicht über Prometheus. So, okay. Ja, du hast recht. Also, sie machen eine Außencrew. Morgen ist Spieleabend. Morgen schlage ich dich dafür. Die geht vorbeigucken und die finden dort einen Satz Eier? Ja, genau. Da ist so eine Nische mit so einem unheimlichen blauen Licht. Nebel. Und mit einem Nebel. Und der eine fällt unglaublich unglaubwürdig da rein. Hey, halbe Schwerkraft. Ja, und genau. Dann... Es ist, nee, aber es ist wirklich ja, so dieses so, was ist das? Moment, ich muss mir das näher angucken. Guck dir mal an, wie Adam Savage einen der Raumanzüge anhatte. Ja, ich weiß. Ich wundere mich nicht überhaupt, dass sie noch stehen konnten nach der Zeit. So, nein, aber er fällt da rein und er beobachtet eins der Eier genauer und er sieht, da drin bewegt sich etwas. Also das Zeug lebt. Und das Ding geht auf. Das Ding geht auf und auf einmal krabbelt da etwas raus und springt ihm ins Gesicht. Und die Leute, die auf der Außenmission waren, kehren wieder zurück zum Schiff. Und die Navigatorin Ripley möchte die Crew, die auf Außeneinsatz war, eigentlich nicht einlassen. Denn es wird gegen eine der Regeln verstoßen. Einer der Besatzung ist kontaminiert. Ein fremder Organismus befindet sich durch den Helm gefressen an seinem Kopf. Und der Schiffsarzt öffnet. Obwohl sie in dem Moment diejenige ist mit der höchsten Rangfolge an Bord und deswegen hätte ihrem Befehl standhalten müssen. Und der Wissenschaftsoffizier, genau, der öffnet. Und alle hassen sie dafür. Richtig, alle Weiben. Oh, er hätte sterben können und du Dreckstück, ist es dir egal? Und nein, ich habe nur Befehle befolgt und das ist das Protokoll. Alle bis auf der Schwarze. Hier ja, das stimmt, richtig. Der Schwarze sagt auch, ey, hör mal, ne? Parker, der genau. Parker ist der Einzige, der zum Schluss auf ihrer Seite war. Ja, richtig. Aber und dann wollen das Scheißding einfach wegschneiden. Genau, also fangen sie bei einem dieser Greifarme an. Man sollte das viel vielleicht auch beschreiben. Es sieht aus wie ein Skorpion mit einem viel längeren Schwanz, ohne Scheren. Und es hat auch keinen Stachel am Ende. Aber dieser Schwanz ist um den Hals gewickelt des Menschen. Es sind zwei Hände mit einem Tentakel unten. Ja, ja, perfekt. Ja, super. Ja, genau. Ja. Es sind quasi zwei Hände mit einem Tentakel unten und das klammert sich um den Kopf, vorne am Gesicht. So. Und es hat eine Vagina hier. Richtig, und es hat eine Vagina da und darüber tut es Dinge. Es versorgt den Körper anscheinend mit Sauerstoff und mit Nahrung oder halt mit Energie oder wie auch immer. Es lähmt den Körper, tut ihn in eine Starre, aber pumpt immer noch Sauerstoff rein, damit er nicht feigt. Richtig, versorgt ihn aus irgendwelchen Gründen. Und lässt sich nicht vom Kopf nehmen, da es nämlich sonst den Schwanz enger zieht und dann droht, seinen Wirtskörper umzubringen. Also was ist der nächste Plan? Also, schneid die Scheiße weg. Genau. Also schneiden wir eins der Greifarmchen an. Snipp und Blut überall. Aber es ist nicht irgendein Blut. Aber es ist nicht nur irgendein Blut, es ist Säure. Und die frisst sich einmal durch, ich glaube, 3 oder 4 Decks. Ich glaube, es waren 3. Zwei ganze Etagen frisst es durch und tropft ein bisschen auf die dritte. Genau. Es ist so, und doof wie sonst was, aber herrlich. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich, also ich kenne keinen Stoff, der tatsächlich dazu in der Lage ist. Aber hey, Sci-Fi. Lustiger finde ich ja eher, dass sie dem Zeug einfach hinterherrennen und zugucken, wie es langsam runtertropft. Und naja, nehmen wir mal an, das Zeug hätte nicht aufgehört, weiter zu ätzen, hätten sie irgendwann einfach zugeguckt, bis es irgendwann ein Luftloch geschlagen hätte. Richtig, ja, was dann hätte es irgendwann einen Höhlenbruch gegeben und alle wären tot. Ja, also nee, dann ist Höhlenbruch, okay, wir machen auf das Loch eine Platte, fertig. Ja, aber bevor du da eine Platte drauf machst, wirst du selbst zu dem Loch gesaugt und bist tot. Nein. Doch, natürlich. Weißt du, wie groß der Druckverlust ist? Ja, das ist sehr schnell. Das ist, weißt du, dieses große luftleere Loch außerhalb des Schiffs ist viel größer. Es ist nur ein Unterschied von einem Bar. Menschliche Körper überstehen das. Explosive Dekompression gibt es nicht. Der Planet, meine ich, hatte ja, glaube ich, so eine Atmosphäre, oder? Und bloß nicht menschenfreundlich. Ja. Ja, nicht viel. Aber ja, also, es hatte Atmosphäre. Das war ja schon oben. Die sind ja schon. Nee, Quatsch, die sind noch nicht gestartet. Nee, das war unten. Ich finde es einfach nur lustig, halt, wie sie einfach eine Etage des anderen rennen und zugucken, wie das Zeug runtertropft. Aber es ist effektiv für den Film. Es arbeitet. Es zeigt, okay, das Vieh hat anscheinend. Also, der Wissenschaftsoffizier sagt dann ja auch, es ist die Überlebensmöglichkeiten und Abwehrmechanismen des Viehs sind krass. Tough son of a bitch. Dann wird derjenige einfach unter Beobachtung gestellt, weil er lebt ja und er ist in keinem kritischen Zustand. Er kriegt das Vieh noch nicht los. Auch hier beweist auch wieder nur mal der farbige Parker die einzige Vernunft von wegen so, Dude, warum frieren wir den Typen nicht einfach ein und lassen ihn wen anders sich angucken, der mehr Ahnung davon hat, wenn wir wieder zu Hause sind. Richtig, aber also nein. Kryostase. Aber nein. Wir packen ihn einfach unter Beobachtung und der Kapitän sagt, ja, wenn der Wissenschaftsoffizier sagt, das ist die klügste Entscheidung, dann machen wir das so. Alles klar, gut. Also wird er einfach unter Beobachtung gestellt. Und auf einmal sagt der Wissenschaftsoffizier, was? Ja, Captain, bitte kommen Sie mal her, Sie sollten sich das mal ansehen. Das Vieh ist nicht mehr da. Vieh ist nicht mehr da. Und dann so, wachs. Und okay, Tür ist zu, nirgendwo ist ein Loch. Okay, gut, dann durchsuchen wir den Raum. Oh, ich habe schon wieder das Mikro geschlagen. Und Ripley sucht mit. Und die haben lustige Taschenlampen. Habt ihr das gesehen? Diese kleinen Punkte. Ja, ja diese. Das ist sowas wie eine Stecknadel mit so einer kleinen LED-Leuchte vorne. Also, es sieht aus wie ein Zauberstab. Es sieht so aus wie dieser Lumos-Zauber. So. Und dann gucken sie damit überall hin. Und auf einmal fällt es natürlich auf sie drauf. Und sie schüttelt es ab und es liegt dann da. Und genau an der Stelle, finde ich, hat die Requisite etwas versagt. Man sieht, dass es einfach Gummi ist. Aber egal, es liegt da und rührt sich nicht. Ja, es ist nämlich tot. Man weiß nicht, warum oder wie, wird ein bisschen seziert und es ist unglaublich eklig, aber ja. Alles ist scheinbar okay. Dem Patienten geht es soweit immer noch gut, er wird immer noch weiter auf der Krankenstation gelassen und unter Beobachtung gestellt. Währenddessen arbeitet noch ein paar Gespräche in der Crew, genau, um bestimmte Reparaturen zu beenden, damit sie endlich wieder in den Orbit können, sich mit dem eigentlichen Schiff verbinden können und weiter nach Hause fliegen können. Und hey, kann ich nicht vorher noch was essen, bevor wir in Stasis gehen? Ich meine, ich bin jetzt aufgewacht. Ich hab unglaublich Hunger. Der Typ wacht wieder auf und ihm geht's anscheinend im Moment erstmal blendend, abgesehen davon, dass der Typ tierisch Hunger hat und sich erstmal ordentlich was in den Magen pfeift, während der Rest der Crew schon drüber nachdenkt, wieder in Stasis zu gehen, weil Rest der Reise zur Erde dauert 10 Monate. Richtig, also sagt der Captain, alles klar, das Essen geht auf mich, läuft, wir gehen nochmal in die Kantine. Alle Mann in der Kantine und man muss sagen, für dieses große Schiff eine so kleine Crew. Wir haben Navigation, wir haben Pilot, wir haben Co-Pilot, wir haben Werker 1, richtig, wir haben die beiden Leute aus dem Lager, wir haben den Wissenschaftsoffizier und das war's, oder? Der Rest ist Lagerschicht. Sechs Leute. Lager. Und Katze. Und den Kater, Jonesy, den Kater, gut. Aber ich muss sagen, der Film sieht sehr anders aus, wenn du einfach von der Annahme ausgehst, dass die Katze der Bösewicht ist und alles der Plan von ihr ist. Einige Szenen sehen sehr interessant aus. Das stimmt. Ja. Nein, aber während des Essens kommt es zu einem wunderbaren Ereignis. Nichts ist schöner als eine Geburt. Und es wurde den Schauspielern nicht gesagt. Ja, also schöner Fun Fact. Die Schauspieler wussten nicht, dass da plötzlich das Vieh einfach mal eben aus seinem Magen rausbricht. Ja, deshalb, es gab ja dieses kleine Blutspritzer und die dachten, damit ist es erledigt. Und dann auf einmal macht es... Es bricht raus und guckt mit einem bösen Kopf wie eine Schlange ohne Augen raus oder ein dicker Penis oder so. Richtig, und es blickt sich einmal um und es hat verchromte Zähne und es hat einen länglichen Kopf, aber es sieht alles irgendwie aus, als wäre es so aus einem Flock geschnitzt. Aber es ist ein Wurm quasi, der aufrecht aus der Bauchhöhle beziehungsweise reptilienähnlich. Mhm. Halt. Mit Ausnahme dann, halt von diesem großen Kopf. Richtig, und dann bewegt es sich rasant weg und verschwindet. Und der Rest des Films ist dann natürlich die Jagd danach und Jagd nach den Menschen und wie das... Die Jagd und gejagt werden. Also eigentlich ist das jetzt... Da fängt der gute Horror quasi an. Richtig, und da fängt der Horror an. Davor ist es echt nur so ein bisschen Thriller und so ein bisschen so dieses Soziale und wer widerspricht wem und hey, es gibt hier eine Rangordnung, aber das Menschliche sollte doch obsiegen. Aber nein, wir haben Befehle und bla. Aber man stellt, wie in Indiana Jones, alte Filme sind toll, man stellt auch in Indiana Jones fest, dass mit ganz wenig simplen Mitteln ganz viel Information übertragen werden kann. Und das funktioniert in dem Film perfekt. Die Leute müssen nicht großartig erzählen, dass, keine Ahnung, sie auch mal große Krieger werden wollten, aber dann haben sie einen Pfeil ins Knie gekriegt oder sowas. Nein, die Leute erzählen anderen Scheiß, damit du denen einfach abkaufst, dass sie das sind, was sie darstellen. Und das macht den Film für mich so toll. Er ist easy zu gucken. Diese ganzen Sachen werden auch einfach nur in einen Kontext gelegt, den man sehen kann, der nicht erklärt werden muss. Sprich, sie ist Pilotin, Dockarbeiter, merkt man, das ist der Captain offensichtlich, er ist der Wissenschaftsfuzzi und die Leute müssen nicht erstmal speziell sagen, dass sie das sind, weil auch in der Realität sagst du deinen Kollegen nicht, ach ja, übrigens, ich bin Wissenschaftsoffizier, ich kümmere mich darum. Ja, genau. Brauchst du nicht. Naja, du könntest sagen, hey, du bist doch der Koch, mach mir was zu essen. Ja gut, das ist die eine Möglichkeit, die Rolle halt, oder die Rolle ist selbsterklärend. Eben, oder die Rolle ist selbsterklärend. Aber in dem Film funktioniert es, und das gefällt mir halt an dem Film, dass er funktioniert auf vielen Ebenen gleichzeitig sehr angenehm für den Zuschauer. Er ist nicht kompliziert zu gucken, du musst dir keine Kopfschmerzen machen. Vor allem, die Sachen werden einfach nur so viel erklärt, wie du wissen musst. Nicht mehr extra Kram, der irgendwie unnötig wäre oder so. Einfach nur, was gerade für den Kontext wichtig ist. Ja, es ist quasi das Apple-iPhone ohne Siri. Was aber sonst noch richtig gut war, an dem war einfach, natürlich wie eben schon vorher erwähnt, die Technologie dahinter. Also wie etwas ist, dass es halt modern ist, aber also für die Zeit modern, aber trotzdem benutzt für eine lange Zeit schon war. Einfach, du siehst den Dreck und den Schmutz dahinter. Das Gefühl hatte ich zum letzten Mal, als ich Pacific Rim gesehen hatte. Das war auch eine Zeit, in der alles in der Sci-Fi modern war und einfach da dann, das ist alles benutzt, verrottet und sonst was und dann, dann gibt's irgendwie 5 Jahre später und alles noch mehr benutzt und noch verrottet und so. Und das war im Film ist es, meine ich, das Jahr 2022, wo der ganze Scheiß passiert, ne? Und man sieht ja, dass diese Technik so verdammt altbacken ist. Und klar, natürlich geht man wahrscheinlich davon aus, dass dort das Space-Programm in dieser Welt besser funktioniert als bei uns. Aber wenn man davon ausgeht, ich meine, damals schon als wir zum Mond geflogen sind und so weiter und die ersten Raumflüge unternommen haben, haben ja trotzdem alle Leute schon geglaubt und gedacht so, ach ja, jetzt geht's los und wir düsen irgendwann alle im Weltraum rum. Nehmen wir an, das hätte so geklappt. Die Technik hätte absolut so ausgesehen. Wenn man sich jetzt auf die ISS umschaut, wie das da aussieht, das ist alles super Barebones, super altbacken. Die benutzen dort Geräte, die sind, keine Ahnung, 20, na gut, vielleicht nicht 20, aber definitiv 10 Jahre alt und mehr, weil sie funktionieren und den Zweck erfüllen. Richtig. Ich meine, die werden regelmäßig beliefert mit Neuerungen und Reparaturdienst und bla und Keks. Deswegen schießt man da noch Leute hin, damit die Station läuft. Nicht damit man einem weiteren Typen einen Orden verleihen kann. Fuck yeah, du warst im Universum. Aber es ist einfach. Es ist in einer Stadt. Ja, natürlich, klar. Aber die Pflege der Station dient der Station selber und nicht dem Zweck, den sie eigentlich erfüllt. Unser reales Space Program ist ja bei weitem nicht so abgehoben, wie die meisten Leute sich das erträumt hatten damals, als das alles losgebrochen ist. Aber bei Alien ist es wahrscheinlich deutlich besser gelaufen. Aber man sieht eindeutig, dass diese Technik verdammt nochmal simpel und in dem Sinne auch einigermaßen realistisch aussieht. Mit Ausnahme der sehr, sehr, sehr wirren Displays und Bedienungselemente manchmal, weil ich meine, ich bin Informatiker und habe deswegen zumindest halbwegs eine Ahnung von Technik, aber es reicht ja absolut für den Kontext. Richtig. Ja, aber die Sache ist, du siehst ein paar komische Zahlen und so und läuft. Es ist 79. Du musst ja gucken, was sieht von da aus möglich in der Zukunft, ist was komplett anderes, als was heute aussieht. Ich meine, ich finde, für 79 sieht das verdammt geil aus. Ja, aber natürlich für 79 heißt das, die konnten das sich nicht Touchscreens denken und so. Wenn die gewusst hätten, dass die in sehr, ein paar Jahren... Sehr viel über Lichter und LEDs, sehr viel Lichtsignale vor allem ständig. Sehr viele dicke Schalter, die gedrückt werden an irgendwelchen Konsolen, ja, aber in Mother, vor allem im Cockpit. In Mother, war das einzige komische, aber was richtig, richtig, weil das Schiff verfügt ja über eine Zentral-AI und das ist die Mutter, also Mother. Und nur der Captain, also nur der ranghöchste Offizier hat Zugang zu diesem Kernraum, um gewisse Protokollhinterfragen zu stellen oder Vorschläge von der AI zu kriegen, was der nächste Schritt sein logische sollte. Schritt ist, genau. So, und die Sache ist auch, dass irgendwann sind ja Konzerne. Also deshalb ist ja die, das heißt, also deshalb, das ist die höchste Gewalt auf dem Schiff eigentlich, die verdammte AI, weil der Konzern dem Kapitän nicht die Gelegenheit geben will. Aber sorry, also irgendwann. Und gut, Frage ist, wie weit gehen wir jetzt in dem Film? Also ich würde nicht viel weiter gehen. Das ist einfach bloß dieses, ja, es geht die Jagd und hin und wir alle wissen ja, es ist ein guter Film. Richtig. Ich meine, wenn man da von außen drauf guckt, kann das natürlich schon voll seltsam aussehen. So von wegen so, meine Fresse, warum tun sie nicht das Sinnvolle, was der eine Typ sagt? Oder warum verpissen die sich nicht einfach, wenn sie merken, dass das alles über Hals über Kopf schreit? Aber das liegt ja daran, dass überall ständig was in der Hinterhand ist. Erstens, der Captain ist ein Weichei und achtet darauf, was die Protokolle ihm sagen. Nein, warte, nein. Na, ich denke mal schon, dass er die Wahl gehabt hätte, auch einfach abzublasen. Nein, der Captain wollte, dass sie eingelassen werden. Und das wäre ein Bruch oder ein Verstoß gegen das Protokoll gewesen, was er weiß. Also da hat er Eier bewiesen, weil es um die Crew ging. Ja, also wenn es um das reine, nackte Protokoll geht, er will einfach nur nicht der Bad Guy sein. Genau. Er ist die schlechte Art von Boss, die halt, ich mach, was ich tun muss, aber ich will es nicht. Richtig. Deswegen, oh, dieser schlimme Konzern, der bezahlt mir zwar viel Geld, damit ich das hier mache, und ich bin einverstanden. Und er will sich ja auch, will sich ja auch nicht mit den Sachen beschäftigen, die ihm über seinen Kopf steigen. Sprich so, ach, ich habe einen Wissenschaftsoffizier und wenn der mir jetzt sinnvollerweise sagen kann, was wir hier machen sollen, dann, ja gut, dann hört darauf, was er sagt. Ne? Mhm. Und das große Dilemma an der ganzen Geschichte ist ja, dass der Wissenschaftsoffizier ja eigentlich... dass der Wissenschaftsoffizier offensichtlich auch eigene Motive verfolgt. Sprich, das macht ja noch mehr diese ganze Geschichte dann. Ja, gut, das stimmt. Reitet sie noch weiter in das Problem hinein, quasi. Ja, das stimmt. Was mich tatsächlich gestört hat an dem Film, ist eine Entscheidung auf Ripleys Seite und die ist ziemlich zum Schluss. Ja. Und zwar das Retten des kleinen Säugetiers. Ja. Das ist so, das ist für mich absolut grundlos. Was heißt, nee, noch nicht grundlos, aber es erscheint für mich nicht realistisch für jemanden in Panik. Und das ist keine Situation, wo du sagen kannst, okay, ich bewahre jetzt definitiv einen klaren Kopf. Das ist auf keinen Fall, das kann mir keiner erzählen. Das kann mir keiner erzählen. Mhm. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass ich sage, so, okay, ich gehe jetzt den Kater retten. Nein. So, hey, ich will nicht als Einziger hier überleben. Psst. Ja. Gottverdammt. Aber das ist ja offensichtlich wieder mehr so eher Filmunterhaltungsentscheidung gewesen. Deswegen so, oh, sie rettet die Katze. Ja, gut, aber das ermöglicht ist egal. Gut. Also entweder ist die Geschichte also kommt, mir hat oder der Film muss was passieren, weil es muss ja irgendwie Gründe geben, warum möchtest du, dass sie überlebt. Und was hat sie bis dahin gemacht? Gut. Sie wollte Leute sterben lassen draußen und sie ist eine kalte Bitch bisher. Also, nein, sie wollte sie nicht sterben lassen, sie wollte sie 24 Stunden in Quarantäne packen und zwar draußen. Sie wird sie kalt sterben lassen. Nein, warum? Doch. Er wäre doch nicht gestorben. Doch. Ja gut, aber er war verseucht. Ja, das wussten die ja nicht. Richtig, aber die er war verseucht. Kontaminiert, so heißt das. Die hatten ja alle Panik gehabt. Richtig. Ja, aber trotzdem, und die hatten Panik und der technische Offizier hat dann gesagt, so, okay, ich mache jetzt doch die Luke auf und so, Luke offen, alles klar. Dafür hat sie ihn ja auch nochmal angekackt. Und dann hat er gesagt, ja, okay, aber ich habe die Entscheidung jetzt getroffen und Punkt. Ja, aber was hat sie gemacht, weswegen wir sie mögen sollten? Wir als Zuschauer. Schwer. Also, das ist der Grund. Sie hat eine Katze gerettet. Perfekt. Im Grunde hat sie ja dumme Entscheidungen hier und da getroffen, aber naja. Sie hat als eine der wenigen tatsächlich mit den anderen interagiert und Fragen gestellt, so zum Beispiel Hintergrund oder versucht aus dem Wissenschaftsoffizier Informationen rauszukriegen. Sie ist die einzige Person, die versucht, eine Verknüpfung herzustellen zwischen den Informationen, die jeder andere hat. Das stimmt allerdings. Ja, aber das ist der Grund, und wo sie Hauptcharakter sein soll. Und das alleine, das richtig. Und das alleine macht sie schon mal zum Zentrum des Films, zur Hauptperson. So, und dann finde ich, macht sie das. Sie macht ihren Job. Und ich mag sie allein schon deswegen, weil sie wollte die Entscheidung treffen. Ey, also einer aus der Crew ist verseucht. Wir haben hier aber noch andere Leute an Bord, die jetzt gerade nicht mit euch in Kontakt sind. Sorry, Protokoll sieht vor, 24 Stunden beobachten. Ich setze die anderen nicht der Gefahr aus. Halte ich für eine absolut schlaue Entscheidung und deswegen ist sie für mich schon Sympathieträger, weil sie in dem Moment nicht gesagt hat, der Ärmste, natürlich mache ich die Tür auf, damit wir ihm helfen können und dann sterben wir vielleicht alle. Nee, aber im Kontext, wie es rausgespielt wird, sieht die dadurch eher wie eine kalte Schlampe aus. Ja, aber nur, weil sie von den anderen an Bord wie eine kalte Schlampe dargestellt wird. Ja, weil sie Sachen macht, die eine kalte Schlampe macht. Also, Nein. Sie macht nicht Sachen, die eine kalte Schlampe macht. Sie wird erst zur kalten Schlampe gemacht, weil die andere Frau an Bord, die, das ist, glaube ich, die Co-Pilotin, ich bin mir nicht sicher. Ja, Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber die sagt halt, du kaltes Miststück, du hättest Lambert ihn sterben lassen. Lambert, genau. Nee, Lambert? Lambert ist doch der andere Frachtmitarbeiter. Nee, das ist Brett. Brett und Parker waren die beiden Frachttypen. Ja, okay, gut, aber egal. Aber wie gesagt, du kriegst den Eindruck, dass sie ein kaltes Miststück ist, weil einer aus der Crew sagt, dass sie ein kaltes Miststück ist. Und dann erst fängst du an, darüber nachzudenken. Sagt, dass sie ein kaltes Stück ist, wegen den Sachen, die sie macht, die Sachen sind, die ein kaltes Miststück machen würde. Es gibt andere Erklärungen, aber es ist nicht, als ob Schauer der unlogisch ist. Ja, die Entscheidungen basieren ja jetzt eher mehr auf rationale Entscheidungen. Ergo, ich bringe den Rest der Crew nicht in Gefahr, weil ich den Typen da jetzt draußen rationale lasse. Entscheidung. Ich verstehe aber, ich verstehe aber, worauf Christian hinaus möchte. In dem Moment ist sie auf jeden Fall im Film ganz klar als kaltes Miststück dargestellt worden, und zwar gewollt. Ja. Ob sie jetzt tatsächlich in dem Moment eins war, meiner Meinung nach nicht, aber sie ist so dargestellt worden. Ja, aber und dann rettet sie hinterher den Kater und beweist damit tatsächlich... Sie hat ein Herz. Richtig, sie hat ein Herz. Und da ist noch etwas, was noch da ist, was ich retten kann. Und das rettet sie. Und nee, meine, ich verstehe die Verknüpfung. Sie bemüht sich ja auch durchweg ständig immer die Crew retten zu wollen. Ne? Ja, es ist ja nicht nur die Katze, sondern sie wollte ja wirklich gerne alle retten, die retten wären. Ne? Ja, aber das ist bei mir auf der moralischen Skala eher auf neutral statt auf gut oder böse. Nicht zu wollen, dass Leute sterben, das ist normal. Geht. Ja. Man sieht, na egal, ich will nichts verraten. Nee, aber okay, dann guck mal, wo sortieren wir es denn nichts, ein? Nicht zu wollen, dass Leute sterben, ist neutral. Ergo, sie sperrt die Typen aus, damit der Rest der Crew nicht in Gefahr gebracht wird, damit nicht alle sterben. Ja, also sie ist subneutral. Dö. Weil 100% Chance, nimmt einen zu töten, gegen 10% alle zu töten. Das kannst du kannst das aber nie auf 10% festlegen, weil du nicht weißt, was es ist. Ergo, es ist eine undefinierbare Gefahr. Es könnte 100% sein, alle zu töten. Das ist ein Risiko, das du nicht eingehen willst, oder? Ja, du musst gucken, wie in vorherigen Ergebnissen, was es gab. Egal, also wir wollen es ja einsortieren. Wo hoch wollen wir es denn einpacken, Chinesisch? Die habe ich euch geschickt. Habt ihr schon eure Position? Wann? Wo? In dem anderen Chat. Ach, da. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Hm. Ich wusste doch, weil ich habe immer nur die Aktualisierung vom letzten Mal und dann kommt ja am Ende noch ein Film dazu. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 17 Plätze jetzt im Moment, ne? Ja, wächst langsam. Wächst echt. Und es wird immer schwerer. 18? Jupp. Die Excel-Tabelle lügt nicht. Du hast recht. 14, 15, 16, 17, 18, korrekt. Ich habe auch eine Zahl davor. So, ey, wir sind auch ja, ja, die 22. Excel-Tabelle. So. Das ist richtig. Oh, die nächste Folge wird toll. 23, meine Lieblingszahl. Fuck yeah. Ich werde keine Hose tragen. Oh, wenn es der Jim Carrey-Film auch noch wäre. Verdammt, wir hatten keine Blitzrunde. Oh, korrekt. Wir waren viel Blitzrunde! Hat Marek eine Hose an oder nicht? Nein. Nein. Nein. Ja, dann sind wir uns ja einig. Yay. Aber wir wollen ja schön, pro forma durchgemacht. Alles klar. Platzierung gucken. Ist ein bisschen schwer, weil jetzt hat sich langsam so bei den Filmen oben eine richtig gute Reihe gebildet. Ja, das ist richtig. Man ist ständig vor dem Dilemma, ach Mann, dieser Film, ist er jetzt insgesamt besser oder nicht besser als dieser Film da? Oder? Bei mir ist so das Problem so, okay, es ist besser als 4, aber dann natürlich besser als 3 oder 2 oder 1, weil ich die auch nicht so erinnere. Also, ist schwer. Also ich habe meine Zahl. Ich habe auch meine Zahl. Ja, ich habe was. Okay, Marek, wo ist deine? Ich finde, dass der Film genau sich oben in dieser Reihe von richtig den Top 5 abspielt, weil der Film einfach so quasi einen Punkt in seinem Genre gesetzt hatte. Und ich finde deswegen, dass er auf demselben Level wie Terminator stehen könnte, aber ich würde ihn hinter Terminator stellen. Er sollte also auf Standby bei Mies Platz also stehen. Also du sagst neue Nummer 5. Angelo, wo ist dein Platz? Ich sehe ihn tatsächlich auf Platz 2. Weil er ein sehr angenehmer Film ist fürs Zuschauen. Er ist nicht kompliziert, er ist einfach gestrickt, er ist unterhaltsam, er ist spannend. Er erzählt eine gute, er erzählt eine gute Geschichte. Wann erzählt ein Film tatsächlich mal von vorne bis Ende stimmend, funktionierend eine gute Geschichte? Bis auf die Sache mit dem Kater. Wie gesagt, das stört mich immer noch. Aber es ist ja vollkommen egal. Wann passiert das mal? Wann passiert das? Ich habe mittlerweile Wild Tales auch gesehen und ich muss sagen, an den kommt er leider nicht ran. So, dann deswegen meine ist es Platzierung Platz 2. War wirklich Platz 1, weil Wild Tales hatte ich viel, Raum gelassen, einfach bloß dadurch, dass es halt kein Hollywood-Film ist und dadurch, weil da waren ein paar knappe Enden, die es halt gezogen hatte. Es war ein guter Film, aber es ist halt so hoch in meiner Rangliste auch gewesen, einfach bloß, weil er hatte Probleme zu kämpfen, wie nicht ein gigantisches Hollywood-Budget oder so etwas. Wohingegen dann halt aber trotzdem Alien, es ist ein verdammter Film von 79. Und sich allein die Technologie und sonst was, die dagegen kämpfen müssen, und dass es sich heutzutage noch so gut hält. 36 Jahre später. Deswegen habe ich ihm ganz klar Platz 2 gegeben. Also ich habe ihm deshalb Platz 1 gegeben. Wir sind damit bei einem 2,667. Also 6,6,6,6,6,6,6,6 für unsere Zwecke. Ach, dann rutscht dann Platz 3. Gerundeterweise auf 3. Tut uns leid, Indiana Jones. Verdient. Runter. Ja, aber ohne Scheiß, Indiana Jones sollte sich geehrt fühlen, im Moment direkt hinter Alien zu stehen. Alien, das Monster aus dem All. Neuer Platz 3. Ja. Neuer Platz 3. Gut, ich habe die Seite offen. Random.org. Jo, dann und würfel mal los, weil wir müssen ja einen neuen finden, den wir für die nächste Woche angucken müssen. Richtig. Habt ihr Spekulationen? Was wollt ihr sehen? Blade Runner. Weil es im gleichen Universum spielt. Das ist eine gute Wahl, ja. Und es wäre wieder was, wo Harrison Ford was beweisen kann. Oh, ja. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Es wäre für Harrison Ford wieder eine Möglichkeit, in die Top 3 zu kommen. du möchtest Blade Runner. Was ist mit dir, Marek? Welches Genre? Worauf hättest du Lust? Welches Genre? Puh. Es sind ja einige Animationen noch in der IMDb, die wir noch gar nicht, wir haben noch keine Animation gezogen. Es sind vor allem diese Toy Story. Oh ja, sorry, ja, Toy Story. Ja gut, ich meine Zeichentrick in dem Fall. Mm. Kein 3D, sondern Zeichentrick. Da gibt es ja einige Animes, die auch in der IMDb sind. Diese ganzen von Studio Ghibli zum Beispiel. Da hätte ich mal Bock drauf. Okay. Und du, Angelo? Gut. Ja, ich hätte Bock einfach mal auf eine Komödie. Tatsächlich einfach Komödie. Ja, davon haben nicht viele drauf. Sich hochgeschafft hier. Ja, so viele sind da nicht drin, aber hätte ich Bock drauf, ganz ehrlich. Für mich ist Deadpool eine Komödie, ganz ehrlich. Ja. Das ist kein serious shit. Es ist ein sehr guter Film, ja, aber es ist eine Komödie, come on. Schauen wir mal, wer näher dran landet. Würfe mal. 64. So hoch. Wir sind bei Aliens, die Rückkehr. Nein. Wow. Oh, shit. Weißt du, was ja. Nein, Quatsch. Das für das nächste Mal, aber weißt du, was das Problem an der Sache ist? Der Film ist besser als der erste. Nein. Doch. Nein, Terminator ist ein besserer Actionfilm als Aliens, deshalb. Ja, okay. Das heißt also, es wird schon wieder ausgewogen sein. Sehr gut, alles klar. Oh, ich sehe es schon kommen, ey. Wir gehen aber aus die dieser. Die Wahrscheinlichkeit, den direkten Nachfolger zu würfeln, wow. Ja, das aber das heißt, wir müssen keinen weiteren mehr sehen, oder? Nee, Aliens 2 ist grottig und ich glaube, nein, war Aliens keiner mehr gut. Ist 2. Ist das der Alien, zweite? Ja. Alien ist der erste. Alien ja. Ist der zweite. Das ist der zweite. Die, siehst du, der dritte war Resurrection dann? Nee, der vierte war Resurrection. Du bist der dritte jetzt, war, dann komme ich bei den Filmen gerade durcheinander. Es gibt Alien, Aliens und ja. Wie Alien ist der 3. Hieß der einfach Alien 3? Ja. Der hat auch einen Subtitle, meine ich. Es ist auf jeden Fall Alien. Seid ihr noch dabei? Ja. Ja, wir kommen gerade zum Schluss. Hallo, das ist der Ansgar, der bessere Magier Papenburg, der mal eben in den Knackpunkt reingelaufen ist. Erstaunliche Dinge haben sich hier aufgetan, Ansgar. Ja. Ihr habt um 19 Uhr angefangen, wieso seid ihr noch dabei? Es ist 9:30 gewesen. Weil Windows scheiß Probleme liefert. Okay, Weil wir erst um 9:30 angefangen. Tatsache, Alien 3 hatte kein Subtitle, einfach nur Alien 3. Und Alien 4 Ansgar, Rebirth oder so. Wir haben für heute Alien erwürfelt. Und fürs nächste Mal Aliens. Ja, okay, ciao. Und damit ist er weg. Da bin ich ja nochmal gespannt, weil ich habe Aliens eigentlich nicht so gut in Erinnerung. Im Vergleich zu Alien, finde ich zumindest. Man muss es trennen, es sind komplett andere Filme und die haben fucking Smart Guns. Smart Guns! Ja, ich weiß. Wer braucht Smart Guns? Awesome. Und die dümmsten fucking Panzer überhaupt, die irgendwie den Räder und der Boden so tief drücken. Aber okay, gut. Überraschend, aber okay. Aliens fürs nächste Mal. Yay. Nice. Weil einer noch nicht genug war. Ja, immer mehr Aliens. Aber das ist nicht der, Scheiße, es gibt irgendwie Aliens 2 oder 3, der eigentlich Terminator vom Plot ist. das ist Alien 3. Ja, von italienischen Regisseuren, Fake-Filme. Das meinst du, keine Ahnung. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Na, egal. Aber nein, es ist Aliens. Es ist Ripley, es ist Facehugger, Es ist gut, den Film zu sehen. Ja. So. Es werden Gesichter umarmt, es werden doppelte Kiefer gezeigt. Richtig, wir mögen, was wir sehen werden. Und noch nicht der Film. Und wir mögen, was wir raten werden. Gut, aber das ist es dann für heute gewesen, oder? Ja, wir sind durch. Wir haben einiges zusammengeschwafelt heute. Drei Leute, 2 Stunden, neuer Knackpunktrekord. Marek, ich glaube, du hast immer noch keine neue Aufgabe im Leben gefunden, dass man dich irgendwo finden müsste, oder? Dieses Bier hat eine ganz wichtige Bedeutung in meinem Leben, das muss ich jetzt so halten. Ja, das verstehe ich, das tust du schon seit einer Stunde 45. Das ist Muskeln. Das ist Ausdauer, das ist der beste Magier Pappenbox. Ja, so. Bessere. Ist mir egal. Er ist der andere. Nee. Ansgar ist der Bessere. Ich bin der andere, ja. Der andere Magier. Ja. Wo man mich findet, kennt man ja. Twitter, Facebook, YouTube. Und zwar unter dem tollen Namen Mr. Zockerschock. Und unter Twitch TV als NoIdentity23. Leider kann ich den Kanalnamen nicht mehr ändern. Nur Groß- und Kleinschreibung. Das ist voll ärgerlich. Egal, schaut doch mal rein. Let's Plays auch in den Videobeschreibungen. Verlinkung zu anderen tollen Partnerkanälen. Schaut mal rein, ich würde mich freuen. So, und mich natürlich und auch den Sven, der leider nicht hier sein konnte. Hat gemacht auf. Finden wir hier unter knack.net oder der Knackpunkt oder sonst was. Googelt irgendwie, ihr werdet schon was finden. Das meiste, was damit zu tun hat, ist unseres. Und nein, es ist nicht mehr ein Lesbentreff. Nicht unsere Schuld, dass sie nicht das Geld bezahlen konnten für die Adresse. wäre sowieso merkwürdig, wenn wir ein... Warte mal, die Lesben sind raus. Aber... Naja, nicht, dass wir dann nicht dass wir was gegen Lesben hätten. Ich fand den Support cool, ganz ehrlich. Also, nee, die sind, glaube ich, noch verlinkt, aber die armen Leute, die da unten hier fake reingeschickt werden, ist doch irgendwie doof. Aber ja, wir sind durch. Besucht uns doch auf unseren Kram. Like, share, subscribe. Irgendwas kann man auch immer machen, wenn ihr irgendwo wild drauf rumklickt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Macht es wie die Nummer 6 heute. Live! Haltet immer euer Bier! Tschö, haltet immer euer Bier!